Omega Tau. Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Hallo zusammen, herzlich willkommen mal wieder von meiner Seite zu Omega Tau. Markus hat ja in letzter Zeit relativ viele Episoden gemacht zum Thema Fliegerei und Raumfahrt und ich möchte heute mal wieder einen kleinen Gegenschwerpunkt setzen. Es geht um ein relativ theoretisches Thema. Wir waren im Rahmen von unserer kleinen Omega-Tour im November 2011 in Essen und haben dort mit Professor Ulrich Görz gesprochen. Er ist Professor für Mathematik an der Uni Duisburg-Essen. Sein Spezialgebiet ist dabei die Zahlentheorie. Und die Herausforderung bei diesem Gespräch war eigentlich ein Thema, das relativ schnell kompliziert wird, rein auf der Tonspur rüberzubringen, also ohne irgendwas aufschreiben oder aufmalen zu können. Wir hatten da Glück, unser Gesprächspartner hat sehr anschaulich und klar erklärt. Aber hört es euch am besten einfach mal selber an. Es geht wie immer los mit der Vorstellung des Gasts. Mein Name ist Ulrich Görz. Ich bin hier am Institut für experimentelle Mathematik Professor für Zahlentheorie. Ich habe in Münster Mathematik studiert und dann in Köln promoviert. Danach war ich ein Jahr in den USA und dann einige Jahre in Bonn und jetzt bin ich seit 2 Jahren hier in Essen an der Universität Duisburg-Essen. Und das Institut für experimentelle Mathematik ist eine Einrichtung der Universität Duisburg-Essen, die 2 mathematische Arbeitsgruppen hat und 2 Arbeitsgruppen, die eher ingenieurwissenschaftlich bzw. in der Informatik angesiedelt sind. Das Institut gibt es seit ungefähr 20 Jahren und die Zahlentheorie war immer ein wichtiger Bestandteil dieses Instituts. Okay, was experimentelle Mathematik ist, können wir vielleicht nachher auch noch kurz besprechen. Ja. Mir fällt auch gerade auf, experimentelle Mathematik und Zahlentheorie klingt ja fast ein bisschen wie so ein Widerspruch. Ja. Ich würde vorschlagen, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Zahlentheorie an. Was ist das denn? Gerne. Wenn Sie einfach so einen ganz kurzen Überblick geben. Ja, also ganz einfach gesagt ist die Zahlentheorie die Disziplin der Mathematik, die sich mit den ganzen Zahlen beschäftigt. Also 0, 1, 2, 3 und so weiter und auch die negativen davon, minus 1, minus 2, minus 3. Und die Zahlentheorie versucht, die Struktur dieser Menge der ganzen Zahlen gut zu verstehen und auch zu verstehen, wie sich Gleichungen lösen lassen durch ganze Zahlen. Und unter Struktur würde ich in allererster Linie die Struktur im Sinne des Aufbaus des Zahlensystems durch Primzahlen verstehen. Primzahlen, das sind ja gewissermaßen die Atome der Zahlentheorie, in dem Sinne, dass sich jede ganze Zahl als Produkt von Primzahlen schreiben lässt. Und vielleicht ein Vorzeichen, wenn man eine negative ganze Zahl hat. Und die Primzahlen selbst, das sind ja die ganzen Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind, die lassen sich eben nicht weiter als ein solches Produkt zerlegen. Ja, wenn ich zum Beispiel die Zahl 3 hernehme, dann kann ich die nur in uninteressanter Weise als Produkt schreiben, als 1 mal 3 oder minus 1 mal minus 3. Aber ich bekomme keine wirkliche Zerlegung mehr hin. Und bei der 6 zum Beispiel kann ich es wirklich zerlegen als 2 mal 3, als Produkt von diesen beiden Primzahlen 2 und 3. Und in diesem Sinne sind die Primzahlen die Bausteine. Und man versucht eben die Struktur der Menge der Primzahlen zu verstehen. Zum Beispiel eine Frage, die schon sehr lange beantwortet ist von Euklid. Gibt es unendlich viele Primzahlen oder gibt es nur endlich viele? Mhm. Ja. Und da weiß man eben seit über 2000 Jahren, es gibt unendlich viele Primzahlen. Und dann kann man sich natürlich fragen, wie viele Primzahlen gibt es denn zum Beispiel unter den ersten 1000 Zahlen, unter der ersten 1 Million ganzen Zahlen, wie groß ist der Anteil der Primzahlen? Das wäre auch so eine Strukturfrage darüber. Wenn wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück machen, die ganzen Zahlen, ich vermute mal, dass die ganzen Zahlen sozusagen die ersten Zahlen waren, die entdeckt wurden. Und was Sie jetzt gesagt haben, das klingt so, als ob man die Primzahlen auch schon relativ lange kennt. Ja, die Primzahlen kennt man schon sehr lange. Mit den ganzen Zahlen ist es sicherlich auch eine interessante Geschichte. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass als erstes entdeckt wurden die natürlichen Zahlen, also die Zahlen 1, 2, 3, also so die weiter. Positiven ganzen Zahlen. Die positiven ganzen Zahlen, die verwendet man natürlich doch im Alltagsleben andauernd und man kann sich insofern vorstellen, dass die auch schon sehr lange bekannt sind und verwendet wurden, um einfach Sachen abzuzählen. Ja. Mit der Null ist es dann aber schon ein großer Schritt gewesen, ja, dass die Null eingeführt wurde als gleichberechtigte Zahl. Das ist eben nicht selbstverständlich. Das ist für uns eigentlich schwer zu verstehen heute, finde ich, ja, weil die Null ja auch irgendwie eine natürliche Bedeutung hat, dass man eben versucht, etwas zu zählen und es ist nichts da. Und selbst mit den negativen Zahlen kann man die eigentlich im heutigen Alltag auch leicht mit einer Bedeutung belegen. Zum Beispiel im Geldverkehr im Sinne von Schulden oder Forderungen. Aber trotzdem war das sicherlich kulturell, geschichtlich gesehen ein großer Schritt, dass man auch die Null und die negativen ganzen Zahlen dann dazu nimmt. Mhm. Und die Primzahlen, warum spielen die so eine wichtige Rolle? Also Sie haben schon gesagt, das sind quasi die Bausteine, weil sich eben jede Zahl in ihre Primzahlen zerlegen lässt. Ja. Das basiert ja auf einer Multiplikation. Mhm. Man könnte ja auch sagen, jede Zahl lässt sich in die Addition von mehreren Zahlen zerlegen, ja, die dann aber keine Primzahl sein müssen oder so. Warum sind die Primzahlen so speziell? Gut, mit der Addition kann man das natürlich auch machen. Da kann man sagen, jede positive ganze Zahl lässt sich einfach schreiben, indem ich die 1 entsprechend oft zu sich selbst addiere und bei den negativen würde ich die minus 1 nehmen. Da sehen wir, dass das auch geht, dass es aber nicht so interessant ist. Da braucht man nur diese beiden Bausteine 1 und minus 1. Diese Primzahlstruktur, die ist eben wesentlich komplizierter und auch nützlicher. Und das sieht man eben dadurch, dass die Primzahlstruktur dann auch die Teilbarkeitsrelation widerspiegelt. Also zum Beispiel ist ja die Frage, ob eine Zahl gerade ist oder ungerade. Das ist einfach eine Übersetzung der Frage, ob sie durch 2 teilbar ist oder nicht durch 2 teilbar. Mhm. Und allgemeiner kann man eben die Frage, ob eine Zahl durch eine andere teilbar ist, beantworten, wenn man diese Primzahlzerlegung anschaut. Wenn man guckt, ob die Primzahlen, die in der größeren Zahl vorkommen, als Bausteine auch alle in dem Teiler vorkommen. Und diese Teilbarkeit von ganzen Zahlen, das ist eine wichtige Frage, um mit ganzen Zahlen zu arbeiten. Okay, das heißt, wenn ich die Primzahlzerlegung einer Zahl kenne, kann ich daraus auf andere Eigenschaften schließen, mit denen ich weitere mathematische Dinge anstellen kann. Genau, genau. Mhm, ja, das kann man sagen. Also zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, wenn ich mich nach der Lösbarkeit einer quadratischen Gleichung frage, zum Beispiel die Gleichung x² minus 16. Ja, gut, da sehen wir direkt, die ist lösbar in den ganzen Zahlen, denn wenn ich x gleich 4 setze, dann ist 4 Quadrat minus 16, ist 16 minus 16, das ist 0. Ja. Und jetzt könnten wir natürlich auch eine andere Gleichung betrachten, zum Beispiel x Quadrat minus 10 und uns fragen, ist die denn in den ganzen Zahlen lösbar? Gut, da können wir sagen, die ist in ganzen Zahlen offensichtlich nicht lösbar, denn wenn ich 3 Quadrat nehme, dann ist es zu wenig, dann ist es 9 und wenn ich 4 Quadrat nehme, dann ist es schon zu viel. Dann kommt also in beiden Fällen nicht 0 raus und wenn ich die Zahlen noch kleiner oder noch größer mache, dann kann es natürlich erst recht nicht gehen. Ich könnte aber auch mit der Primzahlzerlegung argumentieren. Wenn ich mir nämlich die Primzahlzerlegung von 10 angucke, dann sehe ich, 10 ist gleich 2 mal 5 und da sehe ich auch, dass diese Exponenten, die dort auftreten, also 2 hoch 1 und 5 hoch 1, beide kommen genau einmal vor, dass die nicht durch 2 teilbar sind und sich deswegen das Ganze nicht aufteilen lässt in ein Produkt von zweimal demselben Faktor. Ja, bei der 16, da habe ich 2 hoch 4 und das kann ich schreiben als 2 hoch 2 mal 2 hoch 2. Mhm. Ja, diesen Exponent 4, den zerlege ich in 2 Hälften. Und da sehe ich also, dass das Quadratwurzel 10 oder die Frage, ob es eine Zahl gibt, deren Quadrat gleich 16 oder gleich 10 ist, das ist ja eine multiplikative Frage, das Quadrat zu bilden. Das kann ich mithilfe der Primzahlzerlegung auf eine additive Frage zurückführen, indem ich mich nur fragen muss, ob die Exponenten sich als Summe von 2 gleichen schreiben lassen. Okay, ja. Und wenn man diese Primfaktorzerlegung benutzt für diese quadratischen Gleichungen, dann kann man auch ganz leicht sehen, dass es selbst keine Bruchzahl geben kann, deren Quadrat gleich 10 ist. Also die quadratische Gleichung x² minus 10, die ist auch nicht durch eine Bruchzahl lösbar. Denn wenn ich so eine Bruchzahl hätte, sagen wir mal a geteilt durch b, der Bruch mit Zähler a und Nenner b, und das Quadrat wäre gleich 10, dann hätte ich also diese Gleichung a² durch b² ist gleich 10. Und dann könnte ich den Nenner b² hochmultiplizieren auf die andere Seite. Dann wäre die Gleichung a² gleich 10 mal b². Und jetzt gucke ich mir die Primfaktorzerlegung auf beiden Seiten an. Jetzt sind das ja ganze Zahlen, weil der Nenner auf der anderen Seite steht. Und in der Primfaktorzerlegung von a², da taucht jede Primzahl mit geradem Exponenten auf. Denn es kommt ja von der Primfaktorzerlegung von a und dann nehme ich alles zum Quadrat, alles zweimal. Und in der Primfaktorzerlegung von 10 mal b² ist es so, im b² ist auch alles mit geradem Exponenten und in der 10 tauchen ungerade Exponenten auf. Ja. Das heißt, im Produkt 10 mal b² tauchen auch ungerade Exponenten auf und das kann nicht das gleiche sein wie eine Zahl, die ich in gerade Exponenten zerlegen kann. Mhm. Ja. Okay. Und das ist also jetzt mit der Primfaktorzerlegung die Antwort auf eine wesentlich schwierigere Frage, die man nicht allein durch so einen Größenvergleich entscheiden könnte. Ja, Bruchzahlen gibt es ja von gewissermaßen jeder Größe oder zumindest kann man nicht so leicht sagen, ich teile das in zwei Hälften, bei den einen ist es zu klein, bei den anderen zu groß, sondern man kann sich der Quadratwurzel von 10 auch durch Bruchzahlen beliebig genau annähern, aber es eben nicht genau treffen. Gut, nochmal zurück zu den Primzahlen. Also Euklid hat schon bewiesen, dass es unendlich viele Primzahlen gibt. Genau. Ich vermute, das ist deshalb nicht offensichtlich, weil je größer die Zahlen werden, desto mehr potenzielle Teiler haben sie eben auch. Und das heißt, man hat vielleicht auch mal vermutet, dass eben irgendwann jede Zahl durch eine andere Zahl teilbar ist. Das könnte man jedenfalls vermuten. Ja, es ist nicht offensichtlich deswegen, weil man ja auch, wenn man nur ganz wenige Primzahlen hernimmt, beliebig große Zahlen durch Produkte erzeugen kann. Ja, selbst wenn ich nur 2, 3 und 7 verwenden möchte, dann könnte ich eben auch eine Zahl wie 2 mal 2 mal 2 mal 3 mal 3 mal ganz viele Kopien von 7 nehmen und damit also beliebig hohe Zahlen auch erzeugen. Aber ich kann eben nicht alle erzeugen, das hat Euklid bewiesen. Ja, aber es ist nicht offensichtlich, man muss da eben einen wasserdichten Beweis für liefern, der einem mathematisch begründet, warum man nicht mit endlich vielen Primzahlen auskommen kann. Mhm. Und Euklid macht das relativ explizit, indem er annimmt, man könnte wirklich mit endlich vielen Primzahlen auskommen und alle Zahlen erzeugen und dann schreibt er eine Zahl hin, für die das nicht geht. Und dann hat er damit gesehen, den Gegenbeweis angetreten. Genau, dann hat er gesehen, es kann eben doch nicht mit endlich vielen gehen. Aber er schreibt diese konkrete Zahl hin. Na gut, konkret in dem Sinne, dass er zu jeder endlichen Menge von Primzahlen ein konkretes Rezept angibt, wie man eine Zahl findet, deren Primfaktorzerlegung auch noch andere Primzahlen benötigt. Okay. Aber natürlich kann er nicht eine Zahl hinschreiben, denn dann könnte man ja deren Primfaktorzerlegung nehmen und dort die Primzahlen noch dazu. Das wären nur endlich viele für diese eine konkrete Zahl. Also was er macht, ist ein Rezept anzugeben und das Rezept ist auch leicht zu erklären. Wenn wir das in einem Beispiel betrachten, ja, nehmen wir mal die Hypothese, 2, 3 und 7 wären die einzigen Primzahlen. Was Euklid dann macht, ist, er sagt, ich betrachte jetzt das Produkt 2 mal 3 mal 7. Das lässt sich natürlich so zerlegen in die drei Primzahlen, ist ja einfach das Produkt. Aber was er macht, ist, er addiert jetzt noch eins dazu. Mhm. Also 2 mal 3 mal 7 ist 42, plus 1 ist 43. Und da sehen wir, die Zahl 43, die ist natürlich nicht durch 2 teilbar, denn es ist ja eine gerade Zahl, 2 mal 3 mal 7 plus 1. Ja. Ist also jetzt ungerade. Und die Zahl ist auch nicht durch 3 teilbar, denn es ist ja ein Produkt von 3 mit irgendwas plus 1. Das heißt, der Rest bei Division durch 3 ist 1. Und aus dem gleichen Grund ist auch der Rest bei Division durch 7 gleich 1. Und deswegen ist es gar nicht durch 2 oder 3 oder 7 teilbar. Und deswegen muss auch in der Primfaktorzerlegung noch was anderes vorkommen. Mhm. Zum Beispiel könnte die Zahl selber eine Primzahl sein, wie in diesem Beispiel. 43 ist eine Primzahl. Aber dieses Rezept, das liefert nicht unbedingt eine Primzahl. Aber jedenfalls müssen noch andere Primzahlen dann benötigt werden. Die dann auch größer sein müssen als die Ausgangsprimzahlen, weil man eins addiert hat. Nein, das kann man nicht sagen. Also wenn man jetzt ausgehen würde davon, dass 3 und 7 die einzigen Primzahlen wären, wenn man also von einer Liste ausgeht, wo man schon Lücken hat oder welche vergessen hat, dann könnte man auch kleinere finden. Okay, dann würde man die finden. Ja. Vermutlich ist es aber so, dass je größer die Zahlen werden, desto seltener tauchen Primzahlen auf, oder? Das ist richtig. Okay. Ja, das ist richtig. Und das ist auch eine interessante Eigenschaft, dass die seltener werden, das ist sicherlich zu erwarten, weil man ja eben viele große Zahlen sich auch vorstellen kann, hinschreiben kann, die ganz viele kleine Primteile haben. Ja, selbst wenn ich nur Potenzen von 2 betrachte, dann kann ich auch schon beliebig viele, beliebig große Zahlen hinschreiben und die sind dann eben auch dabei und in diesem Sinne werden die Primzahlen seltener. Und man weiß das auch ziemlich genau, wie das Verhältnis ist von der Anzahl aller Zahlen zur Anzahl der Primzahlen. Das kann man mit dem natürlichen Logarithmus ausdrücken. Mhm. Und das ist der sogenannte Primzahlsatz, der lange Zeit eine wichtige Frage in der Zahlentheorie war. Also da möchte man eben annähern, für jede Zahl, zum Beispiel 1 Million, möchte man wissen, wie viele Primzahlen ungefähr gibt es, die kleiner sind als 1 Million, wie viele gibt es, die kleiner sind als 10 Millionen, mhm, und so weiter. Mhm. Okay. Und gibt es in jeder Größenordnung Primzahlen, die dicht zusammenliegen, also so wie 5 und 7? Ja, das sind die sogenannten Primzahlzwillinge. Ja. Also Primzahlen haben natürlich immer einen Abstand von mindestens 2, weil die beide ungerade sind, bis auf die eine Ausnahme, die Primzahlen 2 und 3. Aber ansonsten ist der Abstand mindestens 2 und interessanterweise kommt das regelmäßig vor, soweit man beobachten kann. Es ist aber nach wie vor unbekannt, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt. Mhm. Also ob dieser Abstand 2 wirklich unendlich oft auftritt, das weiß man nicht. Ja, es gibt zwar Heuristiken, die einem sogar genau eine Vorhersage machen, wie oft man das erwartet. Und danach erwartet man es auf jeden Fall unendlich oft. Und man kann eben auch eine Erwartung angeben, wie oft das für Primzahlen kleiner als 1 Million, kleiner als 10 Millionen und so weiter passieren sollte. Aber man kann das bisher nicht beweisen. Also ein offenes Thema, genau, an dem Sie vielleicht arbeiten. Ja, da arbeite ich nicht konkret dran. Aber das ist eine offene Frage in der Zahlentheorie, wo es auch in den letzten Jahren Fortschritte gab, aber eben diese starke Aussage, die kann man noch nicht beweisen. Also man hat in den letzten Jahren Fortschritte gemacht über diese Frage, wie klein werden die Abstände, aber mit den Zwillingen, das widersetzt sich noch den Beweisversuchen. Mhm. Was hätten wir davon, wenn wir wüssten, dass es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt? Ja, ganz konkret hätten wir davon einen Erkenntnisgewinn. Also nichts, wofür man sich direkt etwas kaufen kann oder womit man etwas bauen kann. Das, denke ich, muss man ehrlicherweise so sagen. Und das gilt sicherlich für viele Fragen in der Zahlentheorie, dass es keine konkreten Anwendungen gibt. Nicht für alle. Es gibt einige Anwendungen der Zahlentheorie und es ist natürlich so, dass die Zahlentheorie eng mit der gesamten Mathematik verzahnt ist. Und wenn man dann in andere Bereiche geht, dann nähert man sich natürlich auch anderen Anwendungen an. Es ist natürlich so, dass Mathematik insgesamt eine sehr große Rolle spielt heutzutage angesichts der Technologisierung der Gesellschaft. In jedem elektronischen Gerät, Computer, MP3-Player, Digitalkamera steckt viel Mathematik drin und das wäre sicherlich auch nicht denkbar, wenn man sich von vornherein nur auf die Gebiete der Mathematik beschränken würde, wo man die Anwendbarkeit direkt sieht. Mhm. Aber andererseits muss man auch sagen, und das gilt sicherlich ganz besonders stark für die Zahlentheorie, sind die Anwendungen relativ rar. Und ich persönlich jedenfalls sehe das auch so, dass es eben einfach auch eine Art von Kultur ist, die für diese Gesellschaft insofern eine Rolle spielt, als man eben sagen kann, mit diesen Fragen beschäftigen sich Menschen schon seit 2000 Jahren oder länger und denken darüber nach. Und insofern finde ich auch, ist das zunächst mal auch eine gute Legitimation, darüber weiter nachzudenken und diese Fragen zu klären. Mhm. Gut, und ein Anwendungsfall ist ja die Kryptographie, da können wir vielleicht nachher noch ein bisschen drüber sprechen. In der Vorbereitung bin ich darauf gestoßen, dass zumindest eine Basis für die Zahlentheorie sein kann, die Mengenlehre, wenn ich das richtig verstanden habe. Also man kann sich irgendwie über die Mengenlehre der Zahlentheorie oder der Definition der natürlichen Zahlen nähern. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Also da kommen wir gewissermaßen auf das Fundament des Ganzen vielleicht zu sprechen und würden uns fragen, was sind denn die natürlichen Zahlen? Ja. Und gut, das ist uns aus dem Alltag natürlich vertraut. 1, 2, 3, 4, 5, da wissen wir, wie wir mit diesen Zahlen rechnen. Und das ist uns auch so vertraut, dass wir diese Rechenregeln nicht anzweifeln. Ja, wir wissen zum Beispiel, wenn ich zwei natürliche Zahlen addieren möchte, dann ist es egal, in welcher Reihenfolge ich das mache. Ob ich 3 plus 12 ausrechne oder 12 plus 3, das ist egal. Und das ist uns auch so in Fleisch und Blut übergegangen, dass wir das auch wissen, in Anführungsstrichen, wenn die Zahlen sehr groß sind. Ja, zum Beispiel 1.500.000 und so weiter plus irgendwas. Das ist auch dann egal, ob ich das in der anderen Reihenfolge mache. Obwohl wir uns so große Zahlen ja kaum mehr vorstellen können. Ja, ich meine, wenn die Zahlen unter 20 sind, dann könnte ich irgendwie Steinchen auf den Tisch legen und das abzählen. Aber bei so großen Zahlen ist das irgendwie was anderes. Und das ist natürlich etwas, was der Mathematiker dann gerne wasserdicht begründen möchte. Und dazu, um irgendwas zu begründen, muss man natürlich erstmal genau sagen, worüber man reden möchte. Also was sind überhaupt diese natürlichen Zahlen? Und da kann man sich tatsächlich der Mengenlehre bedienen und die natürlichen Zahlen konstruieren, indem man sagt, eine natürliche Zahl, das ist jetzt für mich das Gleiche wie eine Menge mit gerade so vielen Elementen. Mhm. Also die natürliche Zahl 0, das ist jetzt für mich dasselbe wie eine Menge mit gar keinem Element. Gut, da gibt es nur die leere Menge. Ja, aber gut, die hat eben keine Elemente, das könnte ich in dem Sinne identifizieren. Und dann könnte ich mich fragen, gut, die Zahl 1 würde ich jetzt gerne identifizieren mit der Menge oder einer Menge mit genau einem Element. Und die Zahl 2, das soll eine Menge mit zwei Elementen sein. Da könnte ich dann schon mal sagen, gut, das ist jetzt eben für mich die natürliche Zahl 2. Ja. Ich wusste ja vorher gar nicht, was das ist als Mathematiker. Und jetzt kann ich sagen, na gut, eine Menge mit zwei Elementen. Jetzt ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt so eine Menge mit zwei Elementen? Das kann man allerdings relativ leicht lösen. Also die leere Menge, gut, die müssen wir irgendwie voraussetzen. Das ist ja auch vielleicht etwas, was man ohne Skrupel voraussetzen kann, die Menge, die gar nichts enthält. Und dann kann ich als nächstes als Menge mit einem Element die Menge betrachten, die als einziges Element die leere Menge enthält. Also eine Menge, die wieder aus anderen Mengen besteht, ja, also die Menge mit der leeren Menge als Element, die hätte dann genau ein Element. Mhm. Und zwei Elemente, da könnte ich dann die Menge nehmen, die einerseits die leere Menge enthält, da habe ich schon mal ein Element und dann brauche ich noch was anderes, weil Elemente einer Menge, die müssen immer verschieden sein, sonst zählen die nicht als neue Elemente. Aber ich hatte ja mit der Zahl 1, da hatte ich ja schon was anderes gefunden, nämlich die Menge mit der leeren Menge als Element. Und diese beiden, die könnten dann eine Menge mit zwei Elementen bauen. Ja, also, okay, und so kann man das alles aufbauen. Und so könnte dann man das alles aufbauen, wobei man ehrlicherweise auch sagen muss, jetzt müsste man ja eigentlich noch sagen, was eine Menge ist. Und das ist auch ein nicht triviales Problem, also das auch die Mathematik lange beschäftigt hat und in gewissem Sinne vielleicht auch nicht wirklich sich klären lässt. Da ist einerseits das Problem, wenn man das überhaupt definieren will, dann kommt man eigentlich nicht darum, auch Man will das irgendwie wieder umschreiben. Man muss dann auch Begriffe benutzen, die nicht schon mathematisch definiert sind. Oder man müsste weiter zurückfragen. Also da gibt es auch das Problem. Und zweitens ist das Problem, wenn man das naiv macht, dann kommt man auch in Probleme. Also dann ergeben sich solche Paradoxien der Mengenlehre. Das heißt, man muss da auch höllisch aufpassen, was man jetzt wirklich als Menge erlauben will. Gerade wenn man dann wirklich auch erlauben will, dass Mengen wieder Elemente von anderen Mengen sind. Ja, dann kann man zum Beispiel fragen, kann eine Menge auch ein Element von sich selbst sein? Und dann kommen mal so ganz komische Fragen da auf. Und insofern ist es so oder so unvermeidbar, dass man irgendwo eine Basis benutzt, die man nicht mathematisch erklären kann. Ja, sonst könnte man immer zurückfragen, wie ist das denn definiert? Und da muss man irgendeine Definition hinschreiben. Da könnte man dort auch wieder für alle Wörter, die darin vorkommen, fragen, wie ist das definiert? Ja, und deswegen muss man sich letzten Endes auf den Standpunkt stellen, dass man gewisse Wörter der Alltagssprache sich einfach erlaubt zu benutzen und dass man dann aber alle Regeln, die man in der Mathematik sich zugesteht, dass man die in klarer Weise festschreibt. Also zum Beispiel könnte man damit beginnen, dass man sagt, was soll eine Menge sein und was sind Operationen von Mengen, die ich erlaube. Also ich würde zum Beispiel erlauben, mich zu fragen, ob ein Objekt Element einer Menge ist, einer gegebenen Menge oder nicht Element der Menge ist. Und dann würde ich mir vielleicht auch erlauben, die Vereinigung von zwei Mengen zu bilden oder den Durchschnitt von zwei Mengen, solche Sachen. Aber wichtig wäre, dem Mathematiker eben genau festzuschreiben, was ist erlaubt. Und damit hat er ein Fundament und kann ab dann wirklich mathematische Schlussweisen anwenden. Und wahrscheinlich ist es so, dass auf je weniger Basisregeln dieses Fundament beruht, desto sauberer ist das sozusagen mathematisch. Genau, genau. Also man versucht natürlich, dieses Fundament möglichst klein zu machen, damit man einfach dort die Fehlerwahrscheinlichkeit minimiert. Denn wenn man im Fundament irgendwie das ungeschickt gemacht hat, dann kommt am Ende vielleicht nur Unsinn heraus. Ja. Und ist die Mengenlehre die einzige Möglichkeit für ein Fundament für die Zahlentheorie oder ist das nur ein Ansatz von vielen? Es ist schon so, dass man heutzutage versucht, die ganze Mathematik auf der Mengenlehre zu begründen. Allerdings würde ich sagen, ein guter Ansatz für die Zahlentheorie wäre auch einfach zu sagen, wir wissen, wie die natürlichen Zahlen funktionieren. Zumindestens, man muss nicht alle Rechenregeln als Fundament sich hernehmen, aber einige grundlegende Eigenschaften der natürlichen Zahlen, die kann man einfach hernehmen als sogenanntes Axiomensystem, also als System von Ausgangseigenschaften, die man nicht weiter hinterfragt. Zum Beispiel, jede natürliche Zahl soll einen eindeutig bestimmten Nachfolger haben, in dem Sinne, dass ich also einen Schritt weitergehen kann in dieser Menge der natürlichen Zahlen von 10 auf 11, ja, von 17 auf 18 und so weiter. Und das kann ich immer machen. Ich kann auch von einer Million einen Schritt weitergehen und von jeder natürlichen Zahl gibt es einen Nachfolger. Und auf diesem Nachfolgerprinzip aufbauend, wenn man das geeignet formuliert, kann man eben dann solche Rechenregeln, wie ich eben genannt habe, dass die Reihenfolge bei der Addition egal ist, auch beweisen. Also man könnte auch hingehen und sagen, ich nehme hier ein Axiomsystem, das die natürlichen Zahlen mir schon gibt und dann baue ich den Rest durch mathematische Konstruktionen auf. Ja, dann hat man die Mengenlehre zumindest an der Stelle so ein bisschen eliminiert und ich würde auch sagen, der Zugang ist jetzt von der Qualität eigentlich nicht schlechter, weil es eben nicht so ist, dass sich alle Probleme auflösen, wenn man von Mengenlehre spricht. Sie hatten vorhin gesagt, wenn man ein geeignetes Axiomensystem wählt, dann funktioniert das. Wer entscheidet denn, ob irgendwas geeignet ist oder nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Da gibt es verschiedene Kriterien. Ein ganz einfaches, formales Kriterium fast ist, dass man natürlich nicht möchte, dass man am Ende Widersprüche beweisen kann. Ja, ich könnte natürlich irgendwelche Axiome betrachten, die schon in sich widersprüchlich sind. Dann wäre es aber nicht mehr interessant, daraus irgendetwas abzuleiten. Ja. Also ich möchte auf jeden Fall etwas, was widerspruchsfrei ist, woraus ich keine falschen Aussagen dann ableiten kann. Und gut, danach kann man sagen, gesteht sich der Mathematiker vielleicht eine gewisse Freiheit zu und schaut, mit welchen Axiomsystemen er etwas Interessantes beweisen kann. Aber diese Sichtweise ist sicherlich relativ neu. Ich denke, historisch war es natürlich so, dass man, wenn man das überhaupt so formal gesehen hat, aber in gewissem Sinne ist das auch ein alter Standpunkt, der auch bei Euklid schon zu finden ist, vielleicht weniger in der Zahlentheorie und mehr in der Geometrie, dass man versucht, von so wenigen Grundsätzen dann andere Sachen abzuleiten. Wenn man dieses Axiomsystem sucht, dann ist natürlich der erste Ansatz, dass man versucht, in irgendeinem Sinne die Wirklichkeit abzubilden. Ja, das Rechnen mit natürlichen Zahlen, das soll natürlich auch so funktionieren, wie wir dann auch im Alltag rechnen mit irgendwelchen Gegenständen. Ja, das Zählen, das soll dadurch abgebildet werden. Oder wenn ich an die Geometrie denke, dann soll es natürlich auch was damit zu tun haben, was ich in der wirklichen Welt dann sehe. Natürlich ist das dann kein genaues Abbild, aber zum Beispiel, wenn ich die Fläche eines Kreises ausrechnen will, dann soll natürlich die mathematische Formel was damit zu tun haben mit der Frage, wie viel Holz brauche ich, um einen runden Tisch zu bauen. Ja? Und insofern ist der erste Ansatz für solche Axiomensysteme sicherlich, dass man sagt, was sind die Regeln, die ich einfach aus meinem Alltagsumgang mit diesen Sachen kenne. Ja, zum Beispiel bei den natürlichen Zahlen, ich kann immer eins dazu addieren. Oder in der Geometrie, wenn ich zwei Geraden in der Ebene betrachte, dann schneiden die sich eben entweder in genau einem Punkt oder sie sind parallel oder sie sind gleich. Aber es kann nicht vorkommen, dass sich zwei Geraden in genau zwei Punkten schneiden. Ja. Das geht eben nicht. Ja. Und eine andere Beobachtung ist, dass die Summe der Innenwinkel in einem Dreieck immer 180 Grad ist. Ja, das kann man, natürlich kann man das nicht genau verifizieren anhand der Anschauung, aber trotzdem sieht man solche Sachen, die stimmen dann doch mit der Anschauung überein und die sollten dann auch im Einklang mit dem Axiomensystem sein. Gut, und zumindest könnte ich beim Dreieck, also nicht 100% genau, aber ich kann im Prinzip jedes Dreieck nachmessen. Genau. Genau, also man hat dann schon, ich meine, dieses Ergebnis, dass die Summe der Innenwinkel 180 Grad sein soll, das ist ja schon eine relativ komplizierte Aussage, das würde man sicherlich nicht als Axiom einbauen wollen, aber man würde eben versuchen, das aus den gegebenen Axiomen dann zu beweisen und könnte es eben dann auch tatsächlich nachvollziehen und wüsste, das liefert mir wirklich für jedes Dreieck, das ich auch irgendwo in der Natur antreffe, den theoretisch richtigen Wert. Natürlich gibt es dann Messfehler und so weiter, aber im Prinzip muss es so sein und man kann dann eben diese mathematischen Aussagen zum Beispiel zur Erdvermessung nutzen. Ja, das, ich meine, heutzutage gibt es dann natürlich Methoden, die vor 2000 Jahren noch nicht zur Verfügung standen, aber bei den alten Griechen war das natürlich eine wichtige Motivation und auch noch lange danach, dass man versucht hat, die Erde zu vermessen oder zu verstehen, wie das Sonnensystem aufgebaut ist, die Laufbahn der Planeten. Das ist natürlich auch eine Frage, die immer sehr eng mit der Mathematik verzahnt war. Mhm. Und andererseits kann man aber auch sagen, heutzutage gibt es auch Axiomensysteme, das lässt sich auch vielleicht an der Geometrie gut wieder veranschaulichen, wo man die Axiome etwas anders aufbaut und zum Beispiel nicht eine flache Ebene betrachtet, sondern eine sphärische Ebene, also die Oberfläche einer Kugel zum Beispiel. Das ist ja auch ein zweidimensionales Objekt. Ich meine hier, wir leben ja praktisch auf der Oberfläche einer Kugel und für uns sieht das ja doch im Alltag auch mehr oder weniger aus wie eine Ebene. Ja. Also das kann man schon machen und dann kann man sich eben dort auch fragen, wie ist es jetzt mit den Geraden? Die Geraden, das sind natürlich dann nicht mehr wirklich Geraden. Wenn wir uns hier auf der Erde so eine Gerade vorstellen, wir laufen immer weiter, dann würden wir einmal um die ganze Kugel rumlaufen. Ja. Und da kann es eben dann vorkommen, dass sich zwei Geraden in zwei Punkten schneiden, ja, weil es eigentlich gar keine Geraden mehr sind. Mhm. Und wenn ich mir ein Dreieck vorstelle, dann gut, muss ich erstmal überlegen, das ist ja dann alles so ein bisschen gekrümmt, weil sich das auf dieser Kugeloberfläche betrachtet, aber trotzdem kann man daraus einen Sinn machen, was so ein Dreieck sein soll. Das soll eben auch wieder durch drei geraden Teilstücke begrenzt sein und man kann sich auch wieder überlegen, in welchem Winkel treffen denn diese Geraden aufeinander und versuchen auszurechnen, was ist denn die Winkelsumme. Und da wird man sehen, wenn man das auf der Kugel macht, dann ist die Winkelsumme größer als 180 Grad. Mhm. Ja, das sieht man auch anschaulich so ein bisschen, wenn man sich das so gekrümmt vorstellt, dass im Vergleich zu einem Dreieck in der Ebene, dass die Seiten nach außen hin gewölbt sind und dadurch werden diese Winkel etwas größer und dann hat man eben mehr. Und das heißt, das passt überhaupt nicht zusammen mit der Geometrie, die wir kennen, mit der euklidischen Geometrie. Aber interessanterweise kann man eben auch dafür ein Axiomensystem hinschreiben. Und dann hat man eben etwas andere Ergebnisse und die spiegeln dann die Verhältnisse auf einer Kugeloberfläche wieder. Ja, also da kann man dann eben auch sagen, da würde sich der Mathematiker dann auch diese Freiheit nehmen, andere Axiomensysteme zu betrachten und vielleicht sogar solche, die man dann nicht so leicht noch interpretieren kann, wie das hier mit der Kugeloberfläche ging, sondern sich auch erstmal formal zu fragen, wenn ich jetzt irgendwelche Bedingungen ersetze durch andere Bedingungen, was kann ich denn dann noch beweisen? Was kommen denn dann für Ergebnisse dabei raus? Was ich mich gefragt habe, ist, die Zahlen, seien es jetzt die natürlichen Zahlen oder alle anderen Zahlen auch, gibt es die auch ohne uns oder existieren die nur durch den Menschen? Und was Sie gerade gesagt haben mit diesem Axiomensystem, das würde ja heißen, wenn es Zahlen auch ohne uns gibt, dann gibt es irgendwie ein Axiomensystem, auf das sich alle einigen können. Also auch Außerirdische, mit denen wir noch nie Kontakt hatten, würden am Ende dieses Axiomensystem finden. Ja, gut, es gibt sicherlich nicht ein kanonisch bestimmtes Axiomensystem für die natürlichen Zahlen. Schon allein in dem Sinne, dass man vielleicht ja das gleiche Objekt durch verschiedene Regeln beschreiben könnte. Ja, also ganz banal könnte ich zu einem gegebenen Axiomensystem noch andere Eigenschaften als Axiome hinzunehmen, die ich aber auch aus den vorhergehenden schon ableiten kann. Da hätte ich also zum Beispiel eine Redundanz, die aber vielleicht nicht offensichtlich ist. Ja. Und insofern ist es dann vielleicht nicht offensichtlich, aber es könnte eben sein, dass mehrere Axiomsysteme das gleiche Objekt beschreiben. Ja, gibt es die Zahlen schon für sich oder erst durch den Menschen? Ich meine, als Mathematiker wäre vielleicht meine erste Gegenfrage, was soll denn heißen, gibt es? Ja, was heißt hier Existenz? Existieren die natürlichen Zahlen? Was meinen wir damit? Ich meine, auch ohne wirklich, den Menschen gab es ja einen Dinosaurier und zwei Dinosaurier. Ja. Schon vor den Menschen. Ja. Gut. Ja, ich denke, das heißt, also für mich ist wirklich die Frage, was meint man damit? Ja, natürlich gibt es die natürlichen Zahlen mit oder ohne Menschen nicht in dem genau dem gleichen Sinne, wie es einen Dinosaurier gibt, ja, dass man den, gut, den konnte auch niemand anfassen, ja, weil es da noch keine Menschen gab, aber so wie wir uns das vorstellen, hätte man den eben anfassen können, ja, oder ich meine, heutzutage finden wir da immerhin noch so ein paar Knochen. Und das ist natürlich eine andere Art von Existenz. Andererseits würde ich auch sagen, ich meine, dieses Konzept der Anzahl, das ist schon ein universelles Konzept. Ja. Das beruht nicht darauf, dass sich das Menschen ausgedacht haben. Also ich finde schon, die Anzahl einer gewissen Menge von Objekten, das ist etwas, wozu es keine Menschen braucht. Ja. Das, ich meine, natürlich, das kann man irgendwie jetzt nicht im mathematischen Sinne beweisen, aber ich denke schon, dass man zumindest so argumentieren kann, dass dieses Anzahlkonzept in gewissem Sinne auch Tieren geläufig sein könnte, in irgendeinem Sinne oder auch irgendwelchen potenziellen außerirdischen Wesen. Ja, sicherlich bei den Tieren nicht so, dass die genauso mit den natürlichen Zahlen umgehen können wie wir, aber den Unterschied zwischen 1 und 2 den kann man eben leicht feststellen. Ja, ja, und es ist eben auch so, wenn ich zwei Löwen habe, die fressen jeder ein Kaninchen, dann habe ich halt pro Löwe ein Kaninchen. Wenn jetzt noch ein Löwe dazukommt, dann muss ich eben auch noch ein Kaninchen dazu tun, damit jeder Löwe ein Kaninchen hat. Also diese, das würde man vielleicht nicht Addition und 2 und 3 nennen, aber dieses, dass es gleich viel von Löwen und Kaninchen gibt, das gibt es auch ohne den Menschen. Genau, also das ist ein gutes Beispiel. Das hieß ja auch eben die Anzahl davon zu abstrahieren, worüber ich spreche. Egal, ob ich jetzt über Löwen oder über Kaninchen spreche. Und in gewissem Sinne ist ja dann auch die Konvention, immer die gleiche Anzahl mit dem gleichen Wort zu belegen. Also 3, das soll eben egal sein, ob es 3 Löwen sind oder 3 Kaninchen. Und ich kann es eben so handhaben, dass ich mir 3 Steinchen in die Hosentasche stecke und dann kann ich immer prüfen, ist irgendwas gerade in der Anzahl 3, indem ich das in eine 1:1 Beziehung mit diesen Steinchen setze. Ja. Ja, das erste Steinchen, das zweite und das dritte, und da genauso viele müssen es eben sein. Ja, und insofern denke ich auch, also das ist irgendwie so eine natürliche Sache, dass man um dieses Konzept nicht herumkommt. Und wie ist das zum Beispiel mit den Primzahlen? Also gibt es Zahlensysteme, die keine Primzahlen haben, die ich quasi definieren kann, ohne von der Existenz der Primzahlen zu wissen? Also klar kann ich irgendwie eine Menge definieren, wo ich alle Primzahlen rausdefiniere und dann ist es halt irgendwie ein Zahlensystem ohne Primzahlen. Aber könnten Außerirdische ein Zahlensystem haben und die Primzahlen nicht kennen? Ja, ich würde es so sagen. Erstmal, wenn wir über die natürlichen Zahlen jetzt wieder sprechen und diese Anzahlen, ja, und die Operationen Addition und Multiplikation, und da ist es ja auch so, die Multiplikation, die ergibt sich aus der Addition, indem ich eben mehrfach die Addition ausführe, dann ist es jedenfalls so, sobald ich diese beiden Operationen auf den natürlichen Zahlen habe, habe ich in Anführungsstrichen auch das Konzept der Primzahl. Mhm. Also danach kommt man um dieses Primzahlkonzept nicht mehr herum, weil das eben diese Zerlegbarkeit bezüglich der Multiplikation ausdrückt. Mhm. Ja, es ist zum Beispiel ganz egal, wie man diese Zahlen hinschreibt. Ob man die im Dezimalsystem hinschreibt oder im Binärsystem oder im Hexadezimalsystem oder als römische Zahlen im römischen Zahlsystem. Das Letztere ist natürlich für Rechnungen dann völlig ungeeignet. Aber sobald ich von der Multiplikation von 2 Zahlen sprechen kann, auch wenn ich das vielleicht mit römischen Zahlen kaum ausrechnen kann, was das Produkt von 2 Zahlen ist, trotzdem, ich meine, von der Multiplikation kann ich sprechen und damit habe ich auch den Primzahlbegriff. Ja. Ja. Also das würde ich so sehen, dass man da eigentlich dann nicht mehr herumkommt. Und insofern würde ich das auch so sehen, dass sich da viele Fragen natürlich ergeben. Eine andere Frage ist natürlich, wenn ich jetzt nicht die natürlichen Zahlen betrachte, sondern andere Zahlbereiche. Also mit den ganzen Zahlen, da kommen wir im Grunde auch mit den Primzahlen gut hin. Da müssen wir nur noch das Vorzeichen irgendwie mit ins Spiel bringen. Mhm. Bei anderen Zahlbereichen ist es nicht so klar, ob man jedes Element, jede Zahl zerlegen kann in Bausteine, in das, was man dann vielleicht Primzahlen nennen würde. Unter Umständen aus ganz banalen Gründen, ja, wenn wir zum Beispiel den Bereich der Bruchzahlen uns jetzt vornehmen, ja, dann überlegen wir mal, können wir die 2 zerlegen im Sinne von Bruchzahl-Primzahlen, was immer das sein soll. Und da macht das eigentlich keinen rechten Sinn, weil es keine eindeutige Zerlegung geben kann. Ja, ich kann ja zum Beispiel 2 schreiben als 3 mal 2 mal 1/3. Mhm. Ja, weil ich immer die Bruchzahlen auch wieder invertieren kann und das dann auch einfach wieder Bruchzahlen sind, ist diese Eindeutigkeit aussichtslos. Ja. Ja, also da kann ich dann einfach nur sagen, im Bereich der rationalen Zahlen, da gibt es keine Primzahlen und alle rationalen Zahlen haben so einen ähnlichen Charakter wie das Vorzeichen bei den ganzen Zahlen. Ja, was das Vorzeichen angeht, muss ich ja auch bei den ganzen Zahlen diese Uneindeutigkeit zulassen. Ja, 2 ist -1 mal -1 mal 2. Gut, das sind jetzt 2 Darstellungen von 2 und da muss ich eben sagen, Vorzeichen, das interessiert mich nicht, was diese Primfaktorzerlegung angeht. Und bei den rationalen Zahlen ist dadurch das ganze Problem uninteressant geworden. Nochmal ganz kurz, um die Verknüpfung mit meiner Schulmathematik hinzukriegen. Rationale Zahlen sind Zahlen, die sich durch einen Bruch darstellen lassen. Genau, ein Bruch von 2 ganzen Zahlen, also eine ganze Zahl im Zähler und eine ganze Zahl ungleich 0 im Nenner. Ja, das, was aber erstmal nichts damit zu tun hat, Moment, doch, ich kann die Zahl dann mit einer endlichen Anzahl von Ziffern hinter dem Komma darstellen, es sei denn, es ist eine periodische Zahl. Richtig, das kann man auch an der Dezimalbruchdarstellung ablesen. Also die rationalen Zahlen, das sind genau die, wo die Dezimalbruchstellung nach dem Komma entweder abbricht oder periodisch wird. Mhm. Wobei die Periode eben auch sehr lange die sein kann. Das sehr lang mehrere sein, Stellen sein. Beliebig lang, ja, genau. Ja. Also diese Periode, da können Sie für jede Länge, die Sie mir vorgeben, könnte ich eine rationale Zahl finden, die diese lange Periode hat. Ja. Mhm. Okay, und dann gibt es noch die Zahlen, die gar nicht aufhören nach dem Komma, zum Beispiel Pi oder Wurzel 2. Ja. Und die gehören dann zu den reellen Zahlen, oder? Genau, das sind zwei Beispiele für reelle Zahlen. Und die reellen Zahlen, die kann man sich jetzt naiv jedenfalls erstmal am leichtesten vorstellen, indem man die Zahlen gerade betrachtet. Also man stellt sich eine Gerade vor, da kann man natürlich erstmal die Null irgendwo festlegen und dann die ganzen Zahlen abtragen in einer Schritten in beide Richtungen. Und dort liegen dann die Bruchzahlen, aber eben auch die reellen Zahlen. Mhm. Und jeder Punkt entspricht genau einer reellen Zahl. Und das heißt aber, das ist sozusagen eine Obermenge, oder? Also eine ganze Zahl ist auch eine reelle Zahl. Richtig. Und auch eine rationale Zahl. Genau, jede ganze Zahl ist auch eine rationale Zahl, denn 7 kann ich ja zum Beispiel schreiben als 7 durch 1, den Bruch 7 im Zähler und 1 im Nenner. Und jede rationale Zahl ist dann auch erst recht wieder eine reelle Zahl, aber es gibt sehr viele reelle Zahlen, die nicht rational sind. Und das heißt, ich kann eine reelle Zahl nicht mehr durch einen Bruch darstellen, sondern nur noch durch eine kompliziertere Formel, zum Beispiel x Quadrat gleich 2. Genau, also eine reelle Zahl, die nicht rational ist, kann man eben gerade nicht durch einen Bruch von ganzen Zahlen darstellen, sondern wenn man Glück hat, zum Beispiel indem man eine Quadratwurzel nimmt, Quadratwurzel 2 ist eine reelle Zahl und keine Bruchzahl, oder Quadratwurzel 10, haben wir gewissermaßen eben schon drüber gesprochen, das ist auch eine reelle Zahl, aber keine Bruchzahl. Und dann gibt es auch noch Zahlen wie Pi, die sind nochmal wesentlich komplizierter in dem Sinne, dass man die nicht mit solchen Symbolen wie Quadratwurzel hinschreiben kann. Ja. Die Zahl Pi zum Beispiel hat sogar diese Eigenschaft, dass sie nicht die Nullstelle irgendeiner Polynomgleichung ist. Also für Wurzel 2 haben wir ja jetzt mehr oder weniger schon gesagt, die Gleichung x² minus 2 hat eben Wurzel 2 als Nullstelle. Und ich könnte natürlich jetzt auch Polynome höheren Grades betrachten, also dass ich eine unbestimmte x habe und dann erlaube ich Potenzen von x zu nehmen und das mit irgendwelchen Zahlen zu multiplizieren. Zum Beispiel könnte ich mich auch fragen, was sind die Lösungen der Gleichung x hoch 5 minus 1 Siebtel mal x Quadrat plus 27. Na gut, da gibt es auch dann wieder vielleicht zumindest irgendwelche reellen Zahlen, die dort Nullstellen sind. Vielleicht gibt es auch gar keine. Gut, bei ungeraden Polynomen gibt es immer mindestens eine, aber man könnte auch Gleichungen hinschreiben, die keine Lösungen haben in den reellen Zahlen. Und andererseits gibt es eben diese reellen Zahlen, für die es keine Gleichung gibt. Also ich kann die Zahl Pi nicht dadurch beschreiben, dass ich sage, das ist hier eine Lösung dieser und jener Gleichung von Polynomform. Kann man dann irgendeine andere Gleichung finden? Ja gut, wenn man irgendwie halt auf den Kreis geht, dann. Ja, also genau, man kann Pi natürlich anders beschreiben, in gewissem Sinne, wenn man so will, ganz einfach, indem man sagt, das ist die Fläche eines Kreises mit Radius 1. Ja. Also das ist im Alltagssinn natürlich eine einfache Beschreibung. Mathematisch gesehen ist das schon eine sehr, sehr komplizierte Beschreibung, weil eben gar nicht so klar ist, was überhaupt Fläche heißen soll. Ja, dann gut, bei einem Kreis, da kann man sich das im Grunde gut vorstellen, aber wenn man mathematisch sagen will, was soll das eigentlich heißen, Fläche, dann kommt man ganz schön in Schwierigkeiten. Das kann man natürlich lösen, das Problem, aber das ist zum Beispiel was, was man wirklich mathematisch genau erst in den ersten Semestern eines Mathematikstudiums lernen würde. Also das ist im Grunde, ich meine, man kann das in der Schule so ein bisschen ankratzen, aber in der Regel richtig lernen kann man das erst im zweiten oder dritten Semester des Studiums. Und gibt es auch reelle Zahlen, die man kennt, für die man aber keine Gleichung kennt? Ja, da wäre eben die Frage, was meint man jetzt mit Gleichung? Ja, also auch bei Pi haben wir ja jetzt nicht so eine richtige Gleichung gefunden. Ja, für Pi kann man natürlich auch andere Beschreibungen geben, in dem Sinne, dass man irgendeinen Grenzwert bilden muss. Also man kann, was man machen kann, ist, man kann rationale Zahlen angeben, die immer näher an die Zahl Pi herangehen. Mhm. Und dadurch ist diese Zahl Pi auch dann eindeutig bestimmt. Ja, weil es gibt keine andere reelle Zahl, die dann noch in Frage kommt, wenn ich mich immer näher an Pi annähere. Aber das ist auch keine Gleichung in dem Sinne. Also man kann schon das beschreiben und insofern die Zahl festmachen, aber eine Gleichung, das ist auch für Pi problematisch. Ja. Also man kann das schon, je nachdem, was man halt als Gleichung erlaubt, kann man das machen. Ja. Zum Beispiel kann man sagen, Pi, das ist eine Nullstelle der Sinusfunktion. Ja. Also wenn ich erlaube, nicht nur Polynome zu betrachten, sondern jetzt auch den Sinus, dann könnte ich sagen, na gut, ich gucke mir mal alle Nullstellen der Sinusfunktion an. Also die Gleichung Sinus x ist gleich 0. Gut, für x gleich 0 ist das auch erfüllt. Und dann die nächste Nullstelle, also die erste positive Nullstelle, wäre eben Pi. Ja. Ja. Gut, das wäre jetzt, wenn man so will, eine Gleichung. Aber da muss man natürlich erstmal sagen, was ist jetzt der Sinus? Ja. Und ich meine, ansonsten ist es eben so, dass es sehr viele von diesen Zahlen gibt, die nicht Lösung einer Polynomgleichung sind. Und insofern gibt es auch viele, für die man keine gute Beschreibung hinschreiben kann. Aber das ist so ein bisschen wie die Frage nach der kleinsten uninteressanten natürlichen Zahl. Ja, wenn man sagt, okay, die 2 ist natürlich sehr interessant und dann irgendwann irgendeine Zahl ist vielleicht uninteressant, aber die wird natürlich dann schon durch diese Eigenschaft wieder interessant. Also das kann es irgendwie nicht geben. Und genauso ist es eben, wenn man erstmal eine Zahl ausgesondert hat, dann kann man die ja auch schon dadurch beschreiben, indem man diesen Aussonderungsprozess beschreibt. Ja, also man kann irgendwie nicht eine Zahl hinschreiben, die man dann nicht beschreiben kann, sondern man muss es ja schon irgendwie beschrieben haben. Und die Frage mit der Gleichung ist dann eher die Frage, was erlaubt man in der Gleichung, was für Symbole? Ja, wenn ich beliebige Symbole neu definieren darf, dann kann ich auch jede reelle Zahl beschreiben. Aber wenn ich eben solche komplizierten Sachen wie Sinus und so weiter rauslasse, dann kann man nicht alles beschreiben. Okay, gut, um diesen kleinen Überblick über die verschiedenen Arten von Zahlen nochmal abzuschließen. Also ich kenne noch die komplexen Zahlen, die spielen eben in der Elektrotechnik eine gewisse Rolle. Dann hört es aber bei mir an Arten von Zahlen auf, die ich kenne. Ja, also die komplexen Zahlen ist richtig, das ist nochmal eine Erweiterung der reellen Zahlen, in der auch die gleichen Rechenregeln gelten, kann man sagen. Ja, also man hat auch eine Addition und eine Multiplikation von komplexen Zahlen und das funktioniert schon so, wie man das gewohnt ist. Und die komplexen Zahlen, die haben eben die interessante Eigenschaft, dass jede Polynomgleichung vom Grad mindestens 1 auch eine Lösung hat in den komplexen Zahlen. Ja, also zum Beispiel auch die Gleichung x² plus 1, die kann man eben in den reellen Zahlen nicht lösen, denn das hieße ja, x² muss gleich minus 1 sein. Und bei den reellen Zahlen ist es ja so, dass Quadrate immer größer gleich 0 sind. Aber in den komplexen Zahlen kann man das eben lösen und auch jede andere Polynomgleichung. Und insofern haben die da auch nochmal so eine Sonderstellung. Und gut, jetzt kann man verschiedene Fragen stellen. Also eine Frage wäre, kann ich die komplexen Zahlen jetzt noch weiter erweitern? Ja, und gut, das kann man noch weiter auch erweitern. Die interessanten Erweiterungen, das sind dann vielleicht die, wo einige der Rechenregeln verloren gehen. Also eine relativ bekannte Erweiterung der komplexen Zahlen ist der Zahlbereich der Quaternionen. Und dort kann man auch noch Quaternionen addieren und multiplizieren, aber es kommt auf einmal beim Multiplizieren auf die Reihenfolge an. Mhm. Also da gilt dann nicht mehr, dass x mal y immer gleich y mal x ist. Ja, also da gehen dann einige dieser Rechenregeln verloren. Das ist eine Erweiterung der komplexen Zahlen. Also wenn ich zufällig zwei komplexe Zahlen habe, dann spielt die Reihenfolge natürlich keine Rolle, aber im Allgemeinen spielt die eine Rolle. Und wofür braucht man das? Wofür braucht man das? Also die Quaternionen, die kann man schon, ohne dass ich das jetzt genau wüsste, aber die spielen schon in der Physik, in der theoretischen Physik eine Rolle. Dort kann man die verwenden. Es ist so, dass die komplexen Zahlen, die sind ja, kann man sich vorstellen, als aufgebaut aus zwei reellen Zahlen. Also man hat eine reelle Zahl und dann hat man noch diesen sogenannten Imaginärteil. Und der ist dann auch wieder durch eine weitere reelle Koordinate gewissermaßen bestimmt. Also man hat so ein neues Symbol I, um die komplexen Zahlen zu beschreiben, mit der Eigenschaft, dass das Quadrat von diesem I gerade minus 1 ist. Also das ist eine der komplexen Zahlen, die diese Eigenschaft hat. Nullstelle von x² plus 1 zu sein. Und dann kann man alle komplexen Zahlen beschreiben, indem man eine reelle Zahl plus i mal eine reelle, andere reelle Zahl nimmt. Und bei den Quaternionen, die kann man durch vier reelle Zahlen beschreiben. Also da hat man einen vierdimensionalen Raum. Und gut, das kann man dann in der Physik verwenden. Andererseits, die Entstehungsgeschichte war auch dann eher von der Frage bestimmt, ob man überhaupt diesen Bereich der komplexen Zahlen noch erweitern kann. Ja, also es gibt da eine Anekdote über den Mathematiker Hamilton, der diese Quaternionen gefunden hat, dass er zuerst immer versucht hat, angesichts der Tatsache, dass man eben von reellen Zahlen zu komplexen Zahlen übergeht, indem man Paare von reellen Zahlen betrachtet, zwei Koordinaten, hat er immer versucht, jetzt mit drei Koordinaten zu rechnen. Ja? Und die Anekdote ist, dass er dann jeden Morgen von seinem Sohn gefragt wurde, Dad, can you multiply triples? Ja, kannst du jetzt drei, also Tripel von reellen Zahlen miteinander multiplizieren? Gibt es da eine Verknüpfung in diesem Sinne? Und das geht eben nicht. Ja? Das kann man aus heutiger Sicht gleich zeigen. Und irgendwann ist er dann eben auf den Dreh gekommen, wenn man vier nimmt, vier Tupel, also immer Quaternionen, die durch vier reelle Zahlen beschrieben werden, dann kann man einfach solche Rechengesetze hinschreiben, die funktionieren wie gewohnt, bis auf die Reihenfolge bei der Multiplikation. Die spielt dann eben eine Rolle. Ja, also die Motivation war da sicherlich eher einfach abstrakt zu überlegen, kann ich das noch so erweitern? Gut, jetzt haben wir da halt statt zwei Dimensionen vier Dimensionen. Was ist denn daran jetzt so speziell? Kann man dann nicht auch einfach sagen, ich habe jetzt sechs Dimensionen oder acht oder wie viele auch immer? Gut, das ist auch eine gute Frage und das zeigt, dass ich das eben nicht hinreichend gut erklärt habe. Also erstmal wäre die Anforderung, dass man bei diesen Rechenoperationen eben aus zwei Quaternionen durch die Multiplikation auch wieder ein neues Element dieser Quaternionen bekommt. Okay, ja? Ich bleibe also in diesem also Bereich sozusagen. Also man bleibt in diesem Bereich. Das ist was anderes als in der Vektorrechnung das sogenannte Skalarprodukt von zwei Vektoren, das vielleicht doch viele aus der Schule kennen, mit dem man feststellen kann, ob zwei Vektoren senkrecht aufeinander stehen. Ja, wenn ich also Vektoren habe mit Komponenten a1 bis an und b1 bis bn, dann wäre das Skalarprodukt dadurch gebildet, dass ich A1 und B1 multipliziere und A2 und B2 und das summiere ich dann am Ende alles auf und dann habe ich nur noch eine Zahl über. Und zwar unabhängig davon eben, wie viele Elemente die Vektoren haben. Genau, das kann ich für jede Anzahl n von Einträgen machen, aber das ist insofern fundamental unterschiedlich, als ich nicht einen Vektor rausbekomme, sondern ich bekomme eine Zahl raus. Das ist nicht das, was man hier gesucht hat, sondern hier will man wirklich multiplizieren und dann in demselben Bereich bleiben. Und das ist mit Vektoren nicht so klar, wie man das machen möchte, beziehungsweise die einzige Sache, die sich da anbietet, wäre einfach eintragsweise zu multiplizieren. Also ich multipliziere A1 und B1 und schreibe das an die erste Stelle und dann multipliziere ich A2 und B2 und schreibe das an die zweite Stelle. Dann würde ich wieder n Einträge bekommen. Das kann man auch machen, aber dieses Produkt hat dann nicht so gute Eigenschaften. Also zum Beispiel, was dann passieren kann, ist, dass das Produkt von zwei Elementen 0 ist, obwohl keiner der Faktoren 0 ist. Also wenn ich in diesem Sinne den Vektor 1,0 multipliziere mit dem Vektor 0,1, dann ist im ersten Eintrag 1 mal 0, 0, im zweiten Eintrag 0 mal 1, 0. Das heißt, das Ergebnis ist einfach 0,0 und das ist irgendwie eine unangenehme Eigenschaft eines Produkts, ja, dass auf einmal das Ergebnis 0 sein kann, obwohl keiner der Faktoren 0 ist. Und das kann bei den Quaternionen nicht passieren. In dem Sinne zeichnet sich das aus. Und sind die Quaternionen jetzt sozusagen, also vorher waren die komplexen Zahlen die natürliche Grenze und dann hat jemand, ist noch ein bisschen darüber hinausgegangen. Ja. Und haben wir jetzt die natürliche Grenze bei den Quaternionen? Man kann da noch weiter gehen. Es gibt dann noch sogenannte Oktonionen, wobei es immer esoterischer wird. In dem Sinne, dass weitere Rechengesetze dann nicht mehr funktionieren. Mhm. Ja, also bei den Oktonionen, da kommt es bei der Multiplikation nicht nur auf die Reihenfolge an, das sowieso, aber auch darauf, wie ich Klammern setze. Also wenn ich drei Elemente multiplizieren will, A, B und C, dann ist es wichtig, ob ich erst A und B multipliziere und dann mit C oder ob ich erst B und C multipliziere und dann mit A. Ja, also selbst wenn die Reihenfolge gewissermaßen dieselbe ist, ist es wichtig, wo ich die Klammern setze, um A und B oder um B und C. Da also könnte man ja jetzt so ein Metatheorem aufstellen, dass je weiter man da geht, desto mehr wird es alles ein Einheitsbrei und irgendwann gibt es dann gar keine Regeln mehr. Ja, gut. Sagen wir mal so, es ist eben in der Tat so, dass man, wenn man alle Rechenregeln in den komplexen Zahlen beibehalten will, ja, dann gibt es keine so einfache Möglichkeit mehr, die komplexen Zahlen zu erweitern. Oder was man genauer sagen müsste, wäre, dass man dann nur Erweiterungen findet, die schon riesig groß sind. Ja, also das, man kann das immer noch formal dann größer machen, aber das Interessante an den Quaternionen ist, dass es eben nicht so viel größer ist als die komplexen Zahlen. Ja? Ich meine, bei den komplexen Zahlen habe ich ein paar von reellen Zahlen, bei den Quaternionen muss ich jeden Punkt durch 4 Koordinaten beschreiben, aber das ist immerhin nur doppelt so viel, ja? Und nicht unendlich viele reelle Zahlen. Ja? Und insofern, das kann man dann zeigen, dass es von den komplexen Zahlen keine Erweiterung, die in diesem Sinne endlichen Abstand hat, gibt, wo alle Rechenregeln gelten. Und das gilt dann für die Quaternionen auch. Da hat man eben diese Vertauschbarkeit bei der Multiplikation aufgegeben. Und wenn man nicht bereit ist, noch mehr aufzugeben, dann ist das das Ende der Fahnenstange. Okay. Gut, bevor wir jetzt völlig abdriften in die, wie Sie sagen, esoterischen Bereiche, kommen wir vielleicht mal zurück zu dem Thema Forschung in der Mathematik. Und ich weiß nicht, vielleicht wollen Sie vorher noch ein paar Worte dazu sagen. Ich denke, einige unserer Hörer kennen vor allem die Schulmathematik und das ist ja was anderes als die Mathematik an der Universität. Das ist ja, haben wir ja jetzt auch schon gemerkt im Gespräch. Also für mich ist die Forschung in der Mathematik dadurch ausgezeichnet, dass man ausgehend von gewissen Fundamenten, von gewissen Axiomen versucht, Sachen zu beweisen. Also da muss man erstmal natürlich eine Idee haben für die Aussagen, die man beweisen möchte. Man muss sich Fragen stellen. Gibt es nur endlich viele Primzahlen oder gibt es unendlich viele? Und dann muss man darüber nachdenken, was einem plausibler erscheint und versuchen, das zu beweisen. Und dieser Beweis, das ist dann das Erfolgskriterium aus meiner Sicht für die ganze Sache. Kann ich unwiderlegbar begründen, dass irgendeine Aussage wahr sein muss. Und da kommen wir in gewissem Sinne auch nochmal vielleicht zurück auf diese Frage, existiert das Ganze jetzt wirklich? Was für mich wichtig ist als Mathematiker, ist, dass diese logischen Schlussweisen überall gleich funktionieren. Darauf verlasse ich mich natürlich, ja, dass in jedem, zumindest sagen wir mal bei den Menschen, in jedem Kopf die Sache gleich verdrahtet ist, ja, dass wir uns immer darüber einig werden können, ist dieser Schluss jetzt begründet oder nicht? Ja, gibt es da noch einen Zweifel oder können wir sagen, aufgrund der Schlussweisen, die wir uns erlauben, gibt es daran keinen Zweifel mehr? Mhm. Ja, und das zeigt natürlich die Erfahrung, dass das auch funktioniert. Und diese Existenzaussage, dass das logische Denken gleich funktioniert bei allen, das ist natürlich die Basis des Ganzen, sonst könnte man sich irgendwie nicht mehr darüber verständigen oder keine Übereinstimmung erzielen. Und dann rückt eben die Frage, ob es die natürlichen Zahlen wirklich gibt, die rückt dadurch so ein bisschen in den Hintergrund. Okay, ja. Und die Beweise sind aber, also wir haben in der Schule eben dann den Beweis vorgeführt gekriegt für den Satz des Pythagoras. Das ist schon dieselbe Art von Beweis, nur halt wesentlich komplexer, was Sie machen. Genau, also das ist dieselbe Art von Beweis, wobei man leider sagen muss, dass das in der Schule immer weiter in den Hintergrund tritt. Ja, also nach meiner Wahrnehmung ist es so, dass der Schulunterricht immer mehr darauf ausgelegt wird, Rechenrezepte anzuwenden. Das sieht man besonders in der Oberstufe und vielleicht sogar besonders in den Leistungskursen, dass man eigentlich nur sehr wenig beweist, zumindest in einem strengen Sinne. Und vor allen Dingen lernt, wie man ein gewisses Rechenrezept, zum Beispiel die Kurvendiskussion, anwendet in konkreten Fällen. Ja, das ist also aus meiner Sicht dann auch wichtig, das zu üben. Und diese Übung, um da ein Gefühl für zu bekommen, die will ich auch nicht kleinreden, das ist schon sehr wichtig. Aber das Ausführen so einer Kurvendiskussion ist eben keine originär mathematische Tätigkeit. Das ist halt letztendlich eine Handlung nach Kochrezept. Genau, ja, so könnte man das beschreiben. Und was ich eben, also für die Mathematik jedenfalls, besonders wichtig finde, ist, sich immer die Frage zu stellen, warum funktioniert das Ganze denn? Und da wird eben in der Schule oft dann nur an der Oberfläche gekratzt. Ja, also bei der Behandlung von so elementargeometrischen Aussagen, Satz des Pythagoras, und Geometrie mit Dreiecken, Kongruenzsätze, da wird das sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch gemacht, aber ich habe das Gefühl, das tritt immer mehr in den Hintergrund. Und ich bin mir sicher und weiß das auch aus der Erfahrung aus meinen Vorlesungen, dass sehr viele Abiturienten nur wenig oder nichts sagen könnten zu diesem Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung. Ja, das haben wir eben schon angekratzt. Jede ganze Zahl oder sagen wir positive ganze Zahl lässt sich schreiben als Produkt von Primzahlen und zwar im Prinzip auch in eindeutiger Weise. Also die Reihenfolge, die kann ich natürlich noch umdrehen, ob ich jetzt 2 mal 3 sage oder 3 mal 2, das kommt aufs selbe raus. Aber es gibt keine fundamental andere Möglichkeit, die Zahl 6 zu zerlegen. Und diese Eindeutigkeit, die ist ja gar nicht so offensichtlich. Ja. Ich meine, warum ist denn 13 mal 89 nicht das gleiche wie 17 mal 73? Ja. Mhm. Gut, das könnte ich jetzt nachrechnen in dem Fall und würde sehen, das ist was Unterschiedliches. Aber eigentlich muss man sich darüber ja erstmal wundern. Ja. Und das wird eben in der Universitätsmathematik zur Maxime erhoben, dass man eben so etwas nicht glaubt, sondern dass man sagt, warum ist es denn so? Ja, das muss erstmal begründet werden. Und ja, das ist eben in der Schulmathematik doch anders und das klingt ja jetzt auch schon durch. So ein bisschen bedauere ich das schon, dass diese Neugier eigentlich dieses Bewusstsein zu wenig geweckt wird. Ja. Ja. Ich würde jetzt nicht verlangen, dass das jeder Schüler begründen kann selber, ja. Aber sich mal zu fragen, warum ist das eigentlich so? Ja, das fände ich schon, wäre etwas, was der Mathematikunterricht eigentlich vermitteln sollte. Ja. Wie gehen Sie denn dabei vor? Also nehmen wir mal an, Sie haben jetzt irgendeinen Satz, wo auch immer der herkommt, den Sie jetzt gerne beweisen möchten. Mir ging es immer in der Schule so, wenn wir dann irgendwelche Beweise gezeigt bekommen haben, für mich sind die vom Himmel gefallen. Ist so ein Beweis quasi ein reiner Akt der Kreativität und Sie müssen halt die richtige Inspiration haben? Oder gibt es für das Beweisen an sich sozusagen dann doch wieder so eine Art Kochrezept, dass es gewisse Dinge gibt oder gewisse Schritte, wie man da vorgeht, um erstmal überhaupt in die richtige Richtung zu kommen oder gewisse Richtungen ausschließen zu können, wo man dann gleich sieht, okay, nee, das führt nirgendwo hin. Ja, das liegt sicherlich dazwischen. Ja, es geht nicht ohne eine gewisse Kreativität, aber es ist auch nicht so, dass das vom Himmel fällt. Also man kann nicht ein leeres Blatt nehmen und dann schreiben Beweis und dann beweist man irgendeinen schwierigen Satz, ja, sondern es liegt dazwischen, es gibt eine große handwerkliche Komponente gewissermaßen, dass man eben versuchen muss, sich mit diesen Begriffen, über die man redet, vertraut zu machen und Beispiele auszurechnen, zu überlegen, wie funktioniert die ganze Sache. Ja, dass man also die Primfaktorzerlegung von großen Zahlen mal ausrechnet und versucht, das zu vergleichen und dann eben sich überlegt, naja, wenn ich das auf verschiedene Arten und Weisen als Produkt ausdrücken könnte, ja, 13 mal irgendwas und 17 mal irgendwas anderes, naja, dann müsste ja dieses erste Produkt auch von 17 geteilt werden. Und dann kann man darüber nachdenken, naja, wie kann denn dieser Teiler 17 da eigentlich zustande kommen? Und gut, irgendwo setzt dann natürlich auch diese Notwendigkeit ein, dass man auf eine gute Idee kommen muss. Also es ist ein kreativer Bestandteil dabei. Aber trotzdem ist das Wichtigste erstmal, dass man über die Sachen nachdenkt und sich damit vertraut macht. Und da ist eigentlich dann nicht so viel Kreativität gefordert. Das ist trotzdem unter Umständen anstrengend, das zu verstehen, was schon dasteht und was vielleicht andere schon gemacht haben. Aber da gibt es dann natürlich Strategien auch, wie man sich dann solchen Beweisen annähern würde. Also verschiedene Beweismethoden, die man verwenden kann. Und da kann man dann also erstmal verschiedene Versuche starten. Zum Beispiel eine ganz banale Bemerkung ist, man kann natürlich auch erstmal versuchen, das Gegenteil zu machen und zu gucken, ob das klappt. Gut, dann ist man fertig, dann hat man sich eben geirrt. Ja. Oder man versucht genau zu verstehen, woran das Gegenteil scheitert. Ja. Also wenn ich jetzt versuche, eine Zahl zu finden, die 2 verschiedene Primfaktorzerlegungen hat, gut, dann wird mir das nicht gelingen und ich kann versuchen, zu verstehen, woran es scheitert. Ja. Oder bei den natürlichen Zahlen kann ich es auch oft so machen, dass ich versuche, das schrittweise zu machen, also von den kleineren natürlichen Zahlen dann mich immer weiter arbeite zu größeren. Und in diesem Sinne gibt es eben eine Reihe von Beweisprinzipien. Und natürlich auch ist es auch so, dass man aus der Erfahrung, aus der Beschäftigung mit Mathematik da einen Vorteil ziehen kann und einfach Möglichkeiten schon im Hinterkopf angesammelt hat, auf die man zurückgreifen kann und in diesem Sinne auch für viele Sachen dann ein gewisses Gefühl entwickelt. Mhm. Ja. Und machen Sie das ganz konkret so, dass Sie tatsächlich erstmal mit so konkreten Zahlen, Werten rumspielen mit 13 mal 89 oder sind Sie da quasi schon eine Ebene höher? Also für die Probleme, über die ich nachdenke, versuche ich das auch so konkret wie möglich zu machen. Ja, also gut, über den Satz von der eindeutigen Primfaktorzerlegung muss ich ja nicht mehr nachdenken. Das hat sich erledigt. Aber die Fragen, die mich beschäftigen, versuche ich auch an Beispielen möglichst konkret zu machen. Ja, je nach Fragestellung ist das eben leicht oder schwierig. Ja, zum Beispiel, wenn Sie sich eine Fragestellung vorstellen, dass es ein Objekt mit gewissen Eigenschaften nicht geben kann. Dann ist es natürlich irgendwie erstmal schon ein großer Schritt, sich zu überlegen, wo jetzt die Beispiele herkommen könnten. Denn für dieses Objekt kann es ja dann wohl kein Beispiel geben. Ja, man kann natürlich versuchen, eins zu finden, aber man muss eben davon ausgehen, dass es genau dafür kein Beispiel gibt. Also das soll einfach heißen, je nach Fragestellung ist es eben leicht oder schwierig, das anhand von Beispielen zu verstehen. Aber trotzdem ist das immer der erste Versuch, den man machen sollte oder den ich jedenfalls mache. Ja, erstmal an einem Beispiel verstehen, warum die Sache überhaupt erstmal in einem Fall funktioniert. Und dann kann man versuchen, kompliziertere Beispiele zu finden und zu sehen, woran das wirklich liegt. Ja. Und womit beschäftigen Sie sich ganz konkret, wenn man ganz konkret sagen kann in dem Zusammenhang? Ja, ganz konkret ist eben schwer zu beschreiben, weil die Mathematik da, ich würde sagen, auch wie keine andere Disziplin, da ihre eigene Sprache entwickelt hat. Ja, selbst solche Wörter wie Primfaktorzerlegung, gut, das haben wir jetzt geklärt, das verstehen wir, aber das ist natürlich trotzdem schon ein ganz schön komplizierter Begriff. Und ich meine, ich könnte jetzt also sagen, konkret beschäftige ich mich mit Modulräumen von Abelschen Varietäten in positiver Charakteristik. Okay. Und da kommen dann irgendwie direkt 5 Wörter vor, die man lange erklären muss. Ja. Also insofern kann ich nicht ganz konkret jetzt eine Frage nennen, über die ich nachdenke. Ich kann aber versuchen, das so ein bisschen zu beschreiben. Also ich beschäftige mich auch mit Zahlentheorie und zwar speziell aber in dem Sinne, dass ich versuche, Zahlentheorie zu verstehen, indem ich das mit Geometrie verbinde. Und das kann man so ein bisschen verstehen, wenn man nochmal auf diesen Aspekt der Lösbarkeit von Gleichungen zurückgeht. Also da haben wir jetzt die ganze Zeit schon drüber gesprochen, Nullstellen von irgendwelchen Polynomen, Lösungen von Gleichungen. Und was dann in vielen Bereichen der Zahlentheorie und auch in meiner Arbeit typisch ist, dass man jetzt wieder Polynomgleichungen betrachtet, also die Unbestimmten dürfen in gewisse Potenzen erhoben werden und man erlaubt dann noch, die mit Koeffizienten, mit irgendwelchen Zahlen zu multiplizieren und dann sucht man Lösungen der Gleichungen. Allerdings würde ich jetzt nicht nur eine Unbestimmte betrachten, sondern 2 oder mehr. Und unter also Umständen, nicht nur x, sondern eben auch x und genau, y. Genau, x und y, ja. Und z oder noch mehr. Ja. Und auch erlauben, dass man mehrere Gleichungen gleichzeitig hat. Dass man also Elemente xy zum Beispiel sucht, die mehrere Gleichungen gleichzeitig erfüllen. Ja. Aber wenn wir zum Beispiel mal nur eine Gleichung nehmen, nehmen wir eine ganz einfache Gleichung, x² plus y² gleich 1. Gut, da haben wir jetzt also 2 Unbestimmte, x und y. Das heißt, die Menge aller Lösungen für diese Gleichung, die könnten wir uns in der Zahlenebene, in der xy-Ebene vorstellen erstmal. Und wir könnten also gucken, wir markieren alle Punkte mit Koordinaten x, y, sodass die Gleichung x² plus y² gleich 1 gilt. Und wenn man da kurz drüber nachdenkt, dann sieht man, das sind genau die Punkte, die auf dem sogenannten Einheitskreis liegen, also auf dem Kreis um 0,0. Den Ursprung mit Radius 1. Ja. Und da sehen wir jetzt, das ist ein geometrisches Objekt, ein Kreis. Ja, und wir können also versuchen, geometrische Eigenschaften dieser Lösungsmenge zu verstehen. Und was eben interessant ist, und das ist so eine Entwicklung, die jedenfalls in den letzten 50 Jahren enorm Fahrt aufgenommen hat. Ich will nicht sagen, dass die vorher nicht da war, aber seit 50 Jahren ungefähr bestimmt die Zahlentheorie in einem sehr großen Maße, ist, dass diese Verbindung zwischen Geometrie und Gleichung, die Verbindung Geometrie-Gleichung, die ist offensichtlich, ja, die Lösungsmenge von solchen Gleichungen ist ein geometrisches Objekt, dass die auch für die Zahlentheorie sehr nützlich ist. Also auch für den Fall, dass ich mich jetzt nur für Lösungen interessiere, die ganze Zahlen sind oder vielleicht Bruchzahlen sind, hat diese geometrische Sichtweise viel zu sagen. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil von meiner eigenen Forschung, dass ich eben auch versuche, Geometrie zu verstehen, die sich dann auf zahlentheoretische Probleme anwenden lässt. Heißt das, Sie suchen für Ihre Beweise Wege über die Geometrie oder Sie machen einen Beweis und wenden den dann in der Geometrie an? Also es gibt da verschiedene Aspekte. Man kann auch interessanterweise in beide Richtungen gehen, in gewissem Sinne zumindest, dass man also einerseits kann man hoffen, zahlentheoretische Aussagen zu beweisen, indem man viel über Geometrie versteht. Mhm. Ja, ich will vielleicht noch ein ganz prominentes Beispiel hier nennen. Das ist der Beweis der Fermatschen Vermutung. Ja, die Vermutung von Fermat, die besagt ja, dass die Gleichung, das ist jetzt auch wieder so eine Gleichung mit drei Unbestimmten, das ist die Gleichung x hoch n plus y hoch n gleich z hoch n. Und n ist dabei fixiert, irgendeine natürliche Zahl größer als 2. Und die Frage ist, gibt es Lösungen in den positiven ganzen Zahlen? Und es gibt keine Lösungen. Das hat Fermat vermutet, um 1650 vielleicht so ungefähr. Und das ist erst vor 15 Jahren etwa bewiesen worden. Da gab es ja auch dieses bekannte Buch. Darüber. Genau, da gibt es das bekannte Buch von Singh, das auch sehr gut ist, finde ich. Und der Beweis ist sehr kompliziert und der beruht eben auch auf einer Uminterpretation dieser Frage von Fermat in Termen von Geometrie. Ja, da kommt also Geometrie ins Spiel und in gewissem Maße auch eben die Möglichkeiten, geometrische Intuition einzusetzen für diese Frage der Zahlentheorie. Und wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit vor? Sitzen Sie am Schreibtisch mit Papier und Bleistift? Machen Sie was am Rechner? Wie geht das? Ja, also der Kernbestandteil ist schon Papier und Bleistift. Allerdings setze ich auch den Rechner ein, um eben solche Beispiele auszurechnen. Ja, da gibt es eben Fragestellungen, wo man gerne mal ein Beispiel sehen möchte, die aber von der Komplexität das Machbare übersteigen, was eben mit Papier und Bleistift möglich wäre. Und dann kann man eben teilweise, auch das unterscheidet sich je nach Problemstellung, aber im Prinzip kann man eben versuchen, dem Computer genügend Mathematik beizubringen, um dann solche Beispiele zu produzieren. Ja. Oder einfach Beispiele zu suchen. Ich meine, ich könnte ja auch den Computer suchen lassen nach Zahlen, die zwei verschiedene Primfaktorzerlegungen haben. Ne? Ja. Gut, in dem Fall wissen wir, es ist aussichtslos, aber vom Prinzip her kann man eben oft doch sein Problem hernehmen und sagen, na gut, jetzt versuche ich erstmal mir einen Überblick zu verschaffen, wie sich die Sache überhaupt verhält. Und wenn die Sache dann schwierig zu berechnen ist, lohnt es sich eben da, den Computer einzusetzen. Und das heißt aber, Sie müssen sich Ihre Tools selber programmieren oder verwenden Sie sowas wie Mathematica oder sowas? Ja, das ist eigentlich mehr zum Rechnen, oder? Ja, Mathematica spielt bei mir eigentlich keine große Rolle. Es gibt ein paar spezialisiertere sogenannte Computeralgebra-Programme, die dann teilweise auch eine Menge Zahlentheorie können, also die kann ich teilweise auch einsetzen und andererseits habe ich auch selbstgeschriebene Programme jetzt für spezielle Fragestellungen, für die ich mich interessiere oder interessiert habe, um die dann gewissem Sinne ausrechnen zu lassen. Ja. Und zwar immer in dem Sinne, dass ich erstmal versuche, einen Eindruck von der Sache zu bekommen. Und welche Programmiersprachen verwenden Sie da? Da verwende ich C++ und Python. Gut, jetzt haben wir so eine ganz vage Vorstellung davon bekommen, was Sie machen. Was ist denn jetzt experimentelle Mathematik? Also dieses Institut ist das Institut für experimentelle Mathematik. Ja. Wo kommt das her? Gut, das Institut hier an der Universität ist vor etwa 20 Jahren gegründet worden. Und damals war es zuerst so, dass es zwei mathematische Lehrstühle gab und einen ingenieurwissenschaftlichen. Und das Institut ist eben das, was es ist, durch die Personen, die dort waren und die dort jetzt sind. Und da gab es eben einige vorherrschende Fragestellungen in den letzten 20 Jahren, die sich dann auch im Laufe der Zeit gewandelt haben sicherlich und die alle auch eben mit diesem experimentellen Aspekt in Verbindung standen, dass man versucht hat, mit Computern Beispiele auszurechnen, beziehungsweise gerade bei den Ingenieuren dann auch wirklich Anwendungen zu haben, die auf dem Computer implementiert wurden und wo Mathematik dahinter steckt. Ja, also ein Beispiel ist die Kryptographie, Verschlüsselungstechnik. Ein anderes Beispiel ist die sogenannte Codierungstheorie, die zum Beispiel, also eine Möglichkeit ist, Daten zu komprimieren, verlustfrei. Ja, also da kann man sich fragen, ich habe hier eine gewisse Datenmenge und möchte die übers Netz, übers Internet übertragen und möchte da gerne das mit einem geeigneten Algorithmus erstmal auf eine kleinere Größe eindampfen, sodass man das aber dann nach Ankunft der Daten wieder entpacken kann, möglichst verlustfrei oder je nachdem, da gibt es dann verschiedene Aspekte. Ja, also ein Aspekt kann dieses verlustfrei und komprimieren sein. Ein anderer Aspekt ist die Fehlerkorrektur. Ja, zum Beispiel würde ich auch gerne irgendwie merken können, ob am Ende der Leitung auch genau das rausgekommen ist, was ich gerne übertragen wollte. Oder zum Beispiel auf einer Musik-CD, da würde ich gerne die Daten mit einer gewissen Redundanz abspeichern, sodass ein einzelner Kratzer nicht viel ausmacht. Ja, das heißt dann vielleicht, dass man einen Teil der Daten nicht mehr lesen kann, aber es wäre nett, wenn sich das dann aus dem Rest rekonstruieren lässt. Ja, also das sind so Aspekte der Codierungstheorie und da kann man dann natürlich auch Mathematik für einsetzen. Arbeiten Sie da auch dran oder sind das wirklich zwei getrennte Themen? Also ich arbeite daran nicht konkret. Es ist aber so, dass die Zahlentheorie, also insbesondere mit der Kryptographie, schon eine enge Verbindung hat und das ist auch zumindest zu Teilgebieten der Kryptographie nicht so weit ist von meinem Arbeitsgebiet. Also auch nicht so nah, dass ich konkret über diese Fragen, diese mathematischen Fragen nachdenken würde, aber schon so nah, dass ich die Sachen auch verstehen kann, die die Leute machen, die darüber nachdenken. Also das ist die sogenannte Kryptographie mit elliptischen Kurven und das ist eben ein Kryptographieverfahren, das zwar nicht das gängigste Verfahren ist, das heute eingesetzt wird, aber das auch in der Praxis inzwischen etabliert ist. Mhm. Wir haben schon mal eine Episode gemacht über Kryptographie, das ist allerdings schon eine Weile her. Vielleicht können wir das ganz kurz nochmal anreißen, so eben mehr von der mathematischen Seite. Also Wie ist der Übertrag von der Zahlentheorie in Richtung Kryptographie? Ja, also in der Kryptographie, da gibt es ja verschiedene Aufgaben. Und die aus mathematischer Sicht interessanteste Aufgabe vielleicht ist, Daten zu verschlüsseln mit Public-Key-Verfahren. Das heißt, dass man einen Schlüssel öffentlich machen kann und dann andere Personen einem Nachrichten schicken können unter Verwendung nur dieses öffentlichen Schlüssels und insbesondere also ohne, dass man vorher sich auf einen Schlüssel im Geheimen verständigt haben müsste. Ja. Wenn man das erlaubt, dass man sagt, gut, wir treffen uns erstmal und tauschen unseren Schlüssel aus, dann ist es nicht mehr so schwierig. Wenn beide einen gemeinsamen Schlüssel haben, dann kann man mit Hilfe dieses Schlüssels die Daten einfach so oft durcheinander wirbeln auf kontrollierte Art und Weise, dass das im Grunde nicht zu knacken ist. Aber wenn man sagt, gut, wir können uns nicht treffen, ja, wir wollen irgendwie übers Internet kommunizieren und sitzen auf verschiedenen Kontinenten, dann spielt es eben eine große Rolle, sich zu fragen, ob ich dieses Verschlüsseln auch machen kann über einen Kanal, der vielleicht nicht abhörsicher ist und ohne, dass vorher ein Schlüssel ausgetauscht wurde. Ja, und da gibt es eben einige Verfahren und die beruhen auf mathematischen Sätzen beziehungsweise vielleicht eher, sollte man sagen, auf mathematischen Problemen in dem Sinne, dass bei allen diesen Verfahren eine mathematische Operation zugrunde liegt, die leicht auszuführen ist und schwer umzukehren ist. Mhm. Und das bekannteste Verfahren ist sicherlich das RSA-Verfahren. Das beruht darauf, dass man ziemlich leicht große Primzahlen finden kann und auch sehr leicht zwei große Primzahlen miteinander multiplizieren kann. Aber wenn man dann nur dieses Produkt kennt, es sehr schwierig ist, die Faktoren wiederzufinden. Ja. Ja, also das beruht wieder auf dieser Primfaktorzerlegung in dem Sinne, dass die Faktoren da drin stecken. Aus mathematischer Sicht ist so gesehen das Problem trivial. Ja, es gibt eben diese eindeutige Primfaktorzerlegung und zunächst mal könnte man sagen, na gut, das ist es eben. Ja, und bei dieser Verschlüsselungsmethode kommt es aber dann darauf an, für jemanden, der das knacken möchte, wirklich die beiden Primzahlen zu finden. Ja, der bekommt eine große Zahl gegeben und müsste die beiden Primfaktoren finden. Zum Beispiel müsste er eben aus 21, müsste er die 3 und die 7 extrahieren. In der Größenordnung ist das noch nicht so schwierig, aber wenn das Produkt 100 Stellen hat und das sind also zwei 50-stellige Primzahlen, dann ist es sehr schwierig, das auszurechnen. Da gibt es einfach kein vernünftiges Verfahren, um das mit Computern machen zu können. Und also insbesondere ist es eben so, es ist viel leichter, große Primzahlen zu finden und dann zu multiplizieren. Ja, insbesondere das Multiplizieren, das ist ja klar, ja, das könnte man im Grunde Ich meine, es wäre zwar lästig, aber mit schriftlicher Multiplikation ist klar, dass man zwei 50-stellige Zahlen multiplizieren kann, ja. Und könnte man notfalls wahrscheinlich per Hand machen, in, weiß ich nicht, endlicher Zeit jedenfalls. Aber für die Primfaktorzerlegung dieses Produkts, da gibt es eben kein vernünftiges Verfahren. Und da ist es so, das offensichtlichste Verfahren, eben einfach alles auszuprobieren. Ist es durch 2 teilbar? Ist es durch 3 teilbar? Ist es durch 5 teilbar? Das ist viel zu langsam. Ja. Und darauf beruht dieses Verschlüsselungsverfahren. Und da gibt es aber eben auch noch andere Möglichkeiten, dass man so mathematische Operationen findet, die leicht auszuführen sind, aber schwer umzukehren. Ja, und zum Beispiel ist ein solches Verfahren, dass man Potenzen bildet von irgendetwas. Also vorstellen können wir uns das erstmal mit ganzen Zahlen. Wir geben uns eine ganze Zahl vor, zum Beispiel die 3. Und jetzt sagen wir, okay, es ist leicht, Potenzen von 3 auszurechnen. Zum Beispiel 3 hoch 4 ist 81. Und der Knackpunkt ist jetzt, dass in manchen Rechenbereichen, in manchen Zahlbereichen, es sehr schwierig ist, das wieder umzukehren. Also wenn man die 81 gegeben hat, dann den Exponenten 4 zu finden. Wenn man weiß, dass man die wenn als man die Basis 3 sucht. Wenn man die Basis 3 kennt, die Basis 3, die wäre öffentlich bekannt. Die 81 würde auch über den Kanal gehen, aber die 4 wäre geheim. Mhm. Ja, bei den ganzen Zahlen ist das nicht so interessant. Ja. Da ist das kein so großes Problem, weil man einfach dieses wieder mit der Größenordnung arbeiten kann. Ja. Die höhere Potenzen sind immer größer und daran kann man das dann leicht abschätzen. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, man hat einen Rechenbereich, der insgesamt nur endlich viele Elemente hat, vielleicht viele, ja, 1000 oder Tausende, aber endlich viele, dann wäre es eben so, wenn ich immer weiter diese Potenzen bilde, dann gibt es irgendwann einen Überlauf gewissermaßen. Ja, und das führt dann dazu, dass es kein so simples Argument mehr mit der Größe gibt. Ja, man weiß nicht, es ist nicht mehr richtig, dass man das so anordnen kann, dass größere Potenzen auch zu größeren Ergebnissen führen. Okay. Und irgendwann ist man eben immer in diesem beschränkten Bereich und mit jeder Potenz geht man sozusagen einen Schritt weiter, aber man kommt dann, wenn man an der einen Seite drüber springt über die Grenze, kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Aber dann ist doch die Lösung auch nicht mehr eindeutig, oder? Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, ja, das stimmt. Also man muss dann ein bisschen aufpassen, dass es noch eindeutig ist, aber man kann da eben ein Verfahren daraus konstruieren, dass in einem geeigneten Rechenbereich man ausnutzt, dass es leicht ist, eine Potenz zu berechnen, aber dass es schwierig ist, selbst wenn man die Basis kennt und das Ergebnis, dann den Exponenten zu berechnen. Das ist also im Prinzip ein Problem, den Logarithmus zu berechnen. Und das nennt man deswegen das Problem des diskreten Logarithmus. Es sind nur endlich viele Elemente, deswegen ist das eine diskrete Aufgabe. Und im Prinzip ist auch klar, dass man einfach nur ausprobieren müsste. Ich kann einfach alle Potenzen ausrechnen. Aber es ist eben viel leichter, eine Basis hoch 100 zu berechnen, als alle Potenzen zu berechnen. Ja, wenn ich das hoch 100 nehmen will, dann gibt es offensichtliche Abkürzungen, sodass es viel besser ist, als alle Potenzen vorher zu berechnen. Ja. Und deswegen ist das auch so eine Operation, die leicht auszuführen und schwer umzukehren ist. Mhm. Und die kann man auch als Grundlage von Kryptographieverfahren verwenden. Und dann ist eben noch die Frage, woher bekomme ich diesen geeigneten Rechenbereich, ja, in dem ich das ausführe, diese Potenzen. Und da kommen die elliptischen Kurven ins Spiel. Also diese, das sind Kurven, also geometrische Objekte, die auch schon seit sehr langer Zeit studiert werden und die eben in den letzten, ja, vielleicht auch 20 Jahren oder sogar etwas weniger, auch für Kryptographie eingesetzt werden, weil man eben gemerkt hat, die liefern solche Rechenbereiche, die sich kryptografisch eignen. Und da liegt jetzt wirklich auch tiefe Mathematik dann ganz nah in dem Sinne, dass man natürlich solche Kryptographieverfahren nur dann einsetzen möchte, wenn man sich auch einigermaßen sicher ist, dass die nicht leicht zu knacken sind. Und das ist ein echtes Problem. Auch beim RSA-Verfahren kann natürlich niemand ausschließen, dass übermorgen jemand eine gute Idee hat und herausfindet, wie man solche großen Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegt. Ja. Nun ist es so, dass dieses Problem natürlich schon seit Hunderten von Jahren in der Mathematik irgendwo allgegenwärtig ist. Ja, das macht es sicherlich unwahrscheinlich, dass man einfach da das auf einfache Art und Weise knacken kann. Bei den elliptischen Kurven ist die ganze Sache aber schon viel komplizierter. Und deswegen ist es auch irgendwie ein größeres Risiko, dass da doch jemand in diesem komplizierten Dschungel auf einmal einen Trick findet. Und man weiß eben auch, und da liegt tatsächlich auch tiefe Zahlentheorie dahinter, dass sich einige elliptische Kurven nicht gut eignen. Ja, das weiß man. Also man weiß, bei einigen muss man vorsichtig sein. Und dass sich welche gut eignen, das kann man eben gerade nie zeigen. Ja, wie soll man ausschließen, dass da auf einmal noch jemand eine gute Idee hat und zeigen kann, wie es geht? Ja, das ist auch, liegt in der Natur der Sache dieser kryptografischen Verfahren, dass man nicht mathematisch beweisen kann, dass die Sache taugt. Es könnte immer jemand eine gute Idee haben, wie man das schneller berechnet. Ja. Und warum hat man überhaupt eine Alternative zu RSA, wenn man da doch relativ sicher ist, dass das gut funktioniert? Gut, einerseits ist es vielleicht schon so oder so gut, so eine Alternative zu haben oder zumindest darüber nachzudenken. Denn wer weiß, ja, wenn das RSA-Verfahren geknackt wird, dann ist es zumindest gut, was in der Hinterhand zu haben. Es ist aber so, dass es auch ganz praktische Vorteile gibt. Es ist so, dass diese Kryptographie mit elliptischen Kurven für die Verschlüsselung mit geringeren Datenmengen auskommt. Also die Schlüssellänge, das, was man an Daten vorhalten muss, ist kleiner als beim RSA, um eine nach heutigem Wissen gleichwertige Schwierigkeit zu erzielen, den Code zu knacken. Ja, der Code ist immer knackbar, zum Beispiel durch Ausprobieren. Und natürlich gibt es auch bessere Möglichkeiten als simples Ausprobieren. Ja, da haben natürlich viele Leute schon darüber nachgedacht. Aber wenn man sagt, nach heutigem Stand der Dinge will ich halt so sicher verschlüsseln, dass man mit den heute bekannten Algorithmen 100 Jahre braucht, um es auszurechnen, dann kann man das mit elliptischen Kurven mit einer kleineren Datenmenge realisieren. Also wenn man jetzt eine Verschlüsselungsaufgabe hat, wo diese Datenmenge eng eingeschränkt ist, auf irgendwelchen ganz kleinen Speicherkarten oder so gespeichert werden muss, dann ist das günstiger als das RSA-Verfahren und in solchen Bereichen wird das auch tatsächlich genutzt. Und gibt es dafür auch so eine Abkürzung, falls einem das mal irgendwie über den Weg läuft? Ja, da sagt man eigentlich Kryptographie mit elliptischen Kurven. Okay. Also so ein Kürzel in dem Sinne gibt es da nicht. Gut, das heißt, wir haben die Kryptographie und die Codierung, die wir vorhin schon kurz besprochen haben, als Anwendung der Zahlentheorie. Gibt es weitere Beispiele? Das sind aus meiner Sicht schon die Standardanwendungen der Zahlentheorie, die man da nennen kann. Andererseits würde ich auch schon so argumentieren, dass die Zahlentheorie eng mit der Restmathematik, wenn man so sagen will, verzahnt ist. Ja, das man ist ja kann vorhin das noch ein nicht paar Mal voneinander trennen. Ja. Insbesondere in den letzten Jahrzehnten ist eben ganz klar geworden, dass es diese enge Beziehung zur Geometrie gibt. Und damit kann man sich natürlich auch weiterhangeln. Ja, ich sehe das schon so, dass es nicht sinnvoll ist, zum Beispiel zu sagen, die Zahlentheorie, das hat ja gar keine Anwendung, das trennen wir jetzt aus der Mathematik heraus und an den Universitäten braucht sich eigentlich niemand mehr mit Zahlentheorie zu beschäftigen, sondern ich sehe das schon als ein Gebilde und es gibt da eine starke Wechselwirkung zwischen, ganz speziell zwischen Zahlentheorie und Geometrie, aber dann kommen auch andere Bereiche der Mathematik herein und aus meiner Sicht ist es eben unmöglich, da dann Bereiche auszusparen, ohne wirklich auch große Verluste auf lange Sicht hinzunehmen. Und insofern würde ich, ohne das durch eine direkte Verbindung belegen zu können, schon in Anspruch nehmen, dass auch die Zahlentheorie ihren Beitrag leistet zu den ganzen Anwendungen, die die Mathematik heutzutage hat. Ist ja auch ganz interessant, zumindest nach meiner Kenntnis ist ja die Kryptographie eigentlich erst so richtig relevant, seitdem es Computer gibt. Und die Zahlentheorie, die Forschung, die in dem Bereich gemacht wurde, die hat ja aber schon vorher stattgefunden, ohne dass man diese Anwendung wirklich nutzen könnte. Das heißt, wir wissen ja gar nicht, was sicherlich in der Zukunft noch an Anwendung richtig kommen also könnte. In diesem Sinne sind Kryptographie und Codierungstheorie auch Beispiele par excellence dafür, dass sich Grundlagenforschung auszahlen ja kann, hunderte von Jahren, nachdem sie wirklich durchgeführt ist. Ich meine, dass die Kryptographie nicht relevant gewesen sei, kann man sicherlich so nicht sagen. Ich meine, auch in der Antike gibt es ja schon Geschichten über Verschlüsselungscodes und Nachrichtenübermittlung war natürlich immer wichtig. Es ist aber richtig, dass diese Public-Key-Verfahren wesentlich relevanter geworden sind, ja, weil mit den neuen Kommunikationsmethoden ist eben die Möglichkeit gegeben, zu kommunizieren mit Kommunikationspartnern, mit denen man eigentlich nicht praktikabel einen Schlüssel austauschen kann. Ja. Wenn man wirklich menschliche Boten hin und her schickt, dann ist das irgendwie noch einfacher, dann sind die Distanzen kürzer. Insofern hat das natürlich an Bedeutung gewonnen und auch in dem Sinne, dass im Grunde ja heutzutage jeder im Alltag andauernd solche kryptografischen Methoden nutzt, sei es mit der EC-Karte und der Geheimnummer oder im Internet mit Online-Banking oder wenn man im Internet einkauft, immer wenn man eine verschlüsselte Seite aufruft, dann stecken solche Verfahren dahinter. Also es ist jetzt keine Sache, die nur irgendwie Geheimdienste nutzen würden oder so, sondern das ist praktisch allgegenwärtig. Ja. Wenn wir jetzt nochmal mehr auf die Zahlentheorie an sich gucken, was sind denn da so aktuell die wichtigsten Fragen in der Forschung? Also gibt es da irgendwas, was man auch als Laie verstehen kann, so wie eben Fermats letzter Satz? Es gibt so Beweise, nach denen ganz viele Leute suchen, wo irgendwie Geld drauf ausgesetzt ist oder sowas? Ja, also es gibt einige klassische offene Probleme. Die Suche nach den Primzahlzwillingen, also die Frage, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, das ist ein Standardbeispiel. Eine andere bekannte Vermutung ist die Goldbachsche Vermutung. Die ist auch schon 300 Jahre alt vielleicht oder etwas weniger, aber schon sehr alt. Die besagt, dass sich jede gerade Zahl größer als 2 als Summe von 2 Primzahlen schreiben lässt. Also klingt ja relativ einfach. Genau, also die Aussage ist ganz einfach zu erklären, ja, und man kann das natürlich auch leicht jetzt nachprüfen in einigen Beispielen. 4 ist zum Beispiel 2 plus 2, 6 ist 3 plus 3, 8 ist 3 plus 5, 10 ist 3 plus 7 und so weiter. Und das ist, ich meine, ich weiß nicht genau, aber bis in sehr hohe Bereiche inzwischen natürlich experimentell überprüft. Und insofern kann man auch sagen, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass das stimmt, denn es gibt ja gewissermaßen immer mehr Primzahlen und man sollte sogar erwarten, dass es in der Regel mehrere Möglichkeiten gibt, das als Summe zu schreiben. Ja. Zum Beispiel schon bei 10 ist es so, dass ich 3 plus 7 oder 5 plus 5 schreiben könnte. Ja. Aber bisher ist das nicht bekannt. Ja. Also es gibt über abgeschwächte Fragestellungen gibt es Ergebnisse, wenn man mehr Primzahlen zulässt oder so oder nicht für jede gerade Zahl wissen will, sondern für viele oder so. Also in der Richtung gibt es Ergebnisse, aber die Frage an sich ist ungeklärt. Und naja, in gewissem Sinne muss man sagen, für die Methoden, die heutzutage zur Verfügung stehen, ist es vielleicht einfach noch zu schwierig. Also selbst so eine einfache Frage, die kann man nicht beantworten. Das macht natürlich auch einen Reiz der Zahlentheorie aus, dass es eben solche Fragestellungen gibt, die so leicht zu erklären sind. Das kann ja ein Schulkind ohne weiteres verstehen, ja, und auch selber darüber zumindest in dem Sinne nachdenken, dass man eben konkrete Beispiele versucht zu überprüfen. Und es ist eben bisher nicht gelungen, das wirklich zu beweisen. Und kann man da in irgendeiner Form von Fortschritt sprechen, dass man da weiter ist als damals, als Goldbach diesen Satz aufgestellt hat? Ja, es gibt schon einen Fortschritt eben in dem Sinne, dass man Teilergebnisse oder Ergebnisse, die in diese Richtung zeigen, beweisen kann. Das mit diesen, dass halt nur bestimmte Zahlen, genau, dass man es für die zeigen kann. Ja, genau. Ja. Oder wenn man mehr Summanden zulässt oder so, da weiß man schon einiges. Oder auch bei der Frage nach den Primzahlzwillingen, da kann man sich ja auch fragen, wenn ich jetzt kleine Abstände, aber nicht unbedingt 2 erlaube, was kann ich dann sagen? Mhm. Ja, also wenn ich auch ein bisschen größer noch gehe als 2 und da gibt es eben schon Ergebnisse. Also insofern gibt es Fortschritt, das kann man auf jeden Fall sagen. Aber man weiß doch dann trotzdem nicht, ob, wenn ich das, keine Ahnung, bei den Primzahlzwillingen für den Abstand 4 bewiesen hätte, ob ich damit irgendwie näher dran bin für die Lösung für 2, oder? Ich könnte ja immer noch genauso weit weg sein. Das ist richtig. Also Fortschritt ist natürlich in dem Sinne schwer zu sagen, was das heißt. Ja, also ganz formal würde der Mathematiker natürlich sagen, entweder es ist bewiesen oder nicht. Da kann es jetzt auch keinen Fortschritt geben. Also es ist natürlich kein Fortschritt in dem Sinne, dass man 70% von 100% abgearbeitet hätte. Ja, dass man sagt, ich muss jetzt hier da ein was weiß ich, einen Baum fällen oder so und ich habe schon die Hälfte des Stamms durchgesägt und jetzt muss ich nur noch die andere Hälfte machen und dann fällt der auch um. Ja, ich kann nur sagen, ich habe jetzt wesentlich mehr Methoden an der Hand, als Goldbach hatte, um über dieses Problem überhaupt nachzudenken. Ja, ich habe mehr Möglichkeiten, mir da einen Eindruck zu verschaffen. Ich kann das vielleicht mit analogen Problemen vergleichen, also anderen Zahlbereichen, wo ich über eine ähnliche Fragestellung nachdenken würde und so weiter. Aber es ist klar, am Ende kann immer noch rauskommen, es ist falsch. Ja, also auch in dem Sinne, dieser Fortschritt, das ist nur ja irgendwo eine subjektive Einschätzung, wie gut unser Verständnis des Problems inzwischen ist. Und da kann man am Ende immer noch eine Überraschung erleben. Also insofern ist mit dem Fortschritt so eine Sache. Und eine andere Sache, die ich noch sagen wollte, ist, für die Mathematik selber sind diese elementaren Probleme oft nicht die wichtigsten in dem Sinne, dass sich automatisch der größte mathematische Fortschritt daran knüpft. Ja, und das kommt auch nochmal etwas darauf zurück, auf die Frage, was haben wir denn davon jetzt zu wissen, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt? Und da muss man eben sagen, gut, das ist ein Erkenntnisgewinn über die Struktur der Menge der Primzahlen. Aber in diesem Fall müsste man vermutlich sagen, dass der Erkenntnisgewinn gar nicht so groß ist. Ja, bei den Primzahlzwillingen ist es vielleicht noch mehr so, dass es wirklich was Neues ist, insbesondere wenn es nicht unendlich viele gibt, weil dann auch diese Heuristiken widerlegt wären, die Vorhersage machen, wie viele es eigentlich geben soll. Das wäre schon ein Schlag ins Kontor gewissermaßen. Bei der Frage der Fermatschen Vermutung, gibt es jetzt Lösungen von dieser einen Gleichung oder nicht? Da muss man wirklich sagen, es spielt eigentlich für die Zahlentheorie jetzt nicht so eine große Rolle. Was aber eine große Rolle spielt, sind die Methoden, die entwickelt wurden, um diese Frage zu beantworten. Mhm. Ja, diese Methoden, die können nämlich nicht nur diese eine Frage beantworten, sondern die zeigen ganz allgemeine Gesetzmäßigkeiten auf über die Struktur von solchen Gleichungen, von solchen Lösungsmengen von Gleichungen. Und das sind also zwar schwer zu beschreibende Gesetzmäßigkeiten, aber wirklich faszinierende Strukturen, die nicht nur mit diesem einen Spezialfall zusammenhängen, sondern da können wir wirklich sagen, also unser Verständnis der ganzen Sache, dieser Lösbarkeit von Gleichungen und der Struktur der Lösungsmengen ist einfach wesentlich besser geworden durch diese Arbeiten. Ja. Und es gibt natürlich auch Vermutungen, die zwar weniger elementar sind, aber wo man direkt sagen kann, also da hängt wirklich auf jeden Fall dann auch ein mathematischer Gewinn dran. Ein Beispiel ist die Riemannsche Vermutung, die auch schon seit langem, 150 Jahren, offen ist und die man so formulieren kann, dass sie etwas sagt über die Verteilung der Primzahlen. Ja, also ich habe ganz am Anfang schon den Primzahlsatz erwähnt, der macht schon so eine Aussage über diese Verteilung und die Riemannsche Vermutung würde das nochmal wesentlich präzisieren, wie der Fehlerterm von dieser Vorhersage ist. Ja, dann wüsste man also nochmal genauer, wie sich das verhält. Und das ist also eine Vermutung, deren Aussage dann auch wirklich in der Mathematik schon heutzutage eine große Rolle spielt. Also da gibt es eben viele Ergebnisse, die von der Form sind, wenn die Riemannsche Vermutung richtig ist, dann gilt auch dies und das. Und da kennt man also viele Konsequenzen von dieser konkreten Aussage, wohingegen die Aussage der Fermatschen Vermutung jetzt nur für sich genommen, die hat eigentlich keine Konsequenzen. Ja, okay, und das heißt auch, dass die Zahlentheoretiker der Welt nicht in ihren Kämmerchen sitzen und alle nach Primzahlzwillingen suchen, sondern sich mit anderen Fragen beschäftigen. Ja, also zumindest nicht in diesem naiven Sinne, sondern was eben sinnvoller ist, ist zu versuchen, das mit interessanten Fragen in Beziehung zu setzen, die dann wirklich Strukturen aufklären. Und bei der Fermatschen Vermutung war das eben möglich. Auch schon seit längerem bekannt, dass es da eine interessante Verbindung gibt, die übrigens auch hier am Institut für experimentelle Mathematik insofern beheimatet ist, als mein Vorgänger, Herr Frey, da eine entscheidende Idee hatte, wie man die Aussage der Fermatschen Vermutung in Verbindung bringt mit einer schon vorher bekannten anderen Vermutungen über elliptische Kurven, die eben so eine allgemeine Gesetzmäßigkeit aufzeigt. Und das sind dann natürlich die interessanteren Fragen, um sich wirklich damit zu beschäftigen. Und kann man irgendwie für Laien verständlich sagen, wo sich so die Zahlentheorie hinentwickeln wird? Also Sie haben vorhin schon gesagt, das Gebiet, mit dem Sie sich beschäftigen, mit diesen Gleichungen, mit mehreren Unbestimmten und mehrere Gleichungen, das ist wohl was, wo sich viele mit beschäftigen, wie ist da so der Trend für die Zukunft? Ja, das ist schwer zu sagen. Ja. Also es gibt da natürlich immer wieder Trends innerhalb der Zahlentheorie, was jetzt als interessant betrachtet wird und was nicht so interessant ist. Das hängt natürlich auch immer stark damit zusammen, wo man Fortschritte machen kann und wo nicht. Ja. Auf den Gebieten, wo niemand eine gute Idee hat, wie man jetzt wirklich weiterkommt, naja, da beschäftigt sich dann irgendwann auch niemand mehr mit oder nicht so intensiv. Das werden dann mehr Randgebiete und diese Verbindung zwischen Zahlentheorie und Geometrie, das ist seit Jahren sehr aktuell und das wird sicherlich auch erstmal sehr aktuell bleiben. Und ja, wo sich das hinentwickelt, ist schwer zu sagen. Ja. Und im Übrigen finde ich das auch für die ganze Mathematik schwer zu sagen, wo sich das wirklich hinentwickelt, denn das ist ja auch schon angeklungen und ist aus meiner Sicht schon ein Punkt, der das eben unklar macht, wie es sich weiterentwickelt. dass es diese extreme Spezialisierung gibt. Es ist sehr schwer, Mathematik anderen zu erklären, die sich damit nicht intensiv beschäftigt haben. Einerseits von der Mathematik nach außen und auch innerhalb der Mathematik. Ja. Also natürlich den Kollegen, die sich auch mit Zahlentheorie und arithmetischer Geometrie beschäftigen, mit denen kann ich mich auch über meine Fragestellung unterhalten und denen das erklären. Aber wenn sich jetzt jemand mit Differentialgeometrie beschäftigt oder mit Topologie, dann wird es schon viel schwieriger. Ja, dann kann man da natürlich noch einen besseren Eindruck geben als einem Laien, aber es ist sehr schwierig. Mhm. Und gegenüber Nicht-Mathematikern erst recht. Und die Mathematik ist ja auch ein Fach, das ist auch schon so ein bisschen angeklungen, wo sich der Wissensstand im Sinne der Universitätsmathematik schon sehr, sehr weit von dem entfernt hat, was man in der Schule macht. Ja. Ja, also die Grundausbildung der Gesellschaft, ja, wenn wir mal sagen, die Schulbildung in Mathematik oder selbst wenn wir das auf einem höheren Level festmachen und sagen, das Abiturwissen in Mathematik, das ist eben weit, weit entfernt von dem, worüber an den Universitäten nachgedacht wird. Ja. Ja, und zwar so weit, dass sozusagen ganz große Entwicklungen aus den letzten 100 Jahren schon so kompliziert sind, dass man die eben einem Abiturienten gar nicht vermitteln kann, sondern erst nach einigen Semestern Studium. Und erst recht kann man nicht richtig vermitteln, worüber heutzutage nachgedacht wird. Mhm. Ja, und das finde ich auch, ist einfach eine spannende Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Ja, wird dieser Abstand einfach immer größer und bleibt die Schulmathematik praktisch auf dem Stand des 18. Jahrhunderts stehen, wo ja die Differentialrechnung ja mehr oder weniger schon so bekannt war, wie das in der Schule jetzt auch unterrichtet wird. Ja, auch damals waren ja nicht die Begründungen alle so lupenrein da auf dem Papier, aber wie man wirklich damit umgehen musste, da hatten die Mathematiker damals schon eine gute Vorstellung. Mhm. Das wird eben heutzutage auch unterrichtet, ja, aber das liegt eben weit zurück und das finde ich schon also sehr schwer, das einzuschätzen, aber es ist sicherlich ein Problem. Gut, der Punkt ist halt, dass jedes Kind im Prinzip wieder von Null beginnen muss. Es muss halt diesen ganzen Weg zurücklegen. Ja, richtig. Also ich meine, ich habe natürlich auch keine Lösung und es muss auch nicht sein, dass sich dieses Problem dann wirklich manifestiert, dass irgendwann das kollabiert oder was auch immer, ja, oder dass es heißen würde, die Entwicklung kann nicht weitergehen. Ich meine, das, denke ich, wird es nicht heißen, ja, denn trotzdem jeder wieder von Null anfangen muss, muss man auch sagen, es gelingt immer wieder auch Mathematikstudenten und dann Wissenschaftlern zur Spitze vorzudringen. Ja, ja, also irgendwie geht das schon. Und vielleicht ist das auch mit diesem Abstand nicht so ein Problem. Aber andererseits ist es eben so, in anderen Fächern gibt es das nicht in dieser Form. Ja. Ja, also in Biologie und Chemie oder Physik, ja, in anderen Naturwissenschaften, ist es natürlich auch so, dass die Schulausbildung keine Universitätsausbildung ist. Ja. Aber wenn man jetzt vergleicht, was war in der Physik oder in der Biologie ja vor 200 Jahren bekannt und was lernen die Kinder heute in der Schule, da muss man eben sagen, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Ja. Also mhm. dieses bessere Verständnis der Naturwissenschaften, das hat es eben wirklich in die Gesellschaft geschafft. Und das ist in der Mathematik sehr schwierig. Mhm. Ja. Natürlich auch deswegen, weil die Mathematik eben immer weiter aufeinander aufbaut. Also es ist eben auch so, das ist ja auch was Gutes, dass die Halbwertszeit von mathematischen Ergebnissen eben so viel größer ist. Ja. Oder die Ergebnisse, wenn keine Fehler im Beweis sind, die bleiben ja einfach bestehen. Ja. Und selbst die Halbwertszeit von mathematischen Forschungsarbeiten, die ist eben viel, viel größer als in der Physik zum Beispiel. Ja, ich meine, das ist durchaus zwar nicht andauernd so, aber gelegentlich so, dass man in Forschungsarbeiten guckt, die 50 Jahre oder älter sind. Ja, mhm. Und ich meine, da bin ich mir sicher, wann macht das mal ein Biologe oder Physiker oder ein Mediziner? Ja, da ich meine, kriegt man direkt schon Bauchschmerzen, wenn man sich vorstellt, dass die Mediziner jetzt nochmal auf die Forschungsarbeiten von vor 50 Jahren zurückgreifen, abgesehen von einem historischen Interesse. Ja. Ich meine, auch das mag es mal geben, aber das ist eben in der Mathematik wesentlich häufiger. Das zeigt natürlich diesen anderen Charakter auch. Mhm. Gut, dann hoffe ich mal, dass wir ein klitzekleines Quäntchen dazu beitragen können, dass diese Lücke zwischen der Schulmathematik und der Wissenschaft überbrückt werden kann. Wir sind mit unseren Fragen soweit durch. Haben wir irgendwas vergessen? Möchten Sie noch irgendwas hinzufügen? Ja, ich will vielleicht, das fällt mir jetzt zum Schluss ein, noch eine Werbemitteilung machen. Und das ist in gewissem Sinne vielleicht auch eine Anwendung der Zahlentheorie. Also was ich auch nochmal sagen möchte, ist, die Berufsaussichten für Mathematiker sind ganz ausgezeichnet, mhm, und zwar schon seit Jahren. Und das, finde ich, ist schon auch natürlich eine Anwendung in Anführungsstrichen, also ein Nutzen, den die Universitätsmathematik und auch zum Beispiel die Zahlentheorie hat. Aus irgendwelchen Gründen machen bei uns am Ende dann Studenten ihren Abschluss, die hervorragend qualifiziert sind für die Berufswelt. Und natürlich nicht deswegen, weil sie irgendwelche konkreten Sätze aus der Zahlentheorie kennen, sondern weil einfach diese mathematische Denkweise offenbar, und ich denke, das ist auch gut nachzuvollziehen, heutzutage an vielen Stellen geschätzt und gebraucht wird. Also dieses analytische Herangehen, das Herangehen, erstmal nichts zu glauben, sondern alles belegen zu wollen, das ist eben einfach eine nützliche Herangehensweise, die im Studium trainiert wird, zum Beispiel anhand der Zahlentheorie. Und das sollte man natürlich auch nicht vernachlässigen. Und ich kann also nur jeden ermuntern, der sich für Mathematik interessiert, das dann auch in diesem Sinne intensiv zu verfolgen. Und vermutlich ist es auch so, dass das Betreuungsverhältnis Professor-Anzahl Studenten in der Mathematik deutlich besser ist als bei vielen anderen Studiengängen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Okay, also ich fand es super interessant. Wir haben einen Einblick gewonnen. Ja, ich bedanke mich. Ich fand es auch schön, die Gelegenheit zu haben. Und ich hoffe, dass es eben interessant geworden ist, auch für die Zuhörer. Auf jeden Fall. Dankeschön. Mhm. Ja, ob es interessant geworden ist für die Zuhörer und ob wir die Herausforderung, eben nur per Tonspur dieses Thema rüberzubringen, gemeistert haben, das könnt ihr jetzt natürlich beurteilen. Wir freuen uns wie immer über Feedback, sei es per E-Mail oder per Sternchenvergabe bei uns auf der Website. Ich denke, wir konnten einen kleinen Einblick gewinnen, wie man in der Zahlentheorie forscht und welche Verknüpfungen es auch mit anderen Gebieten in der Mathematik gibt, auch wenn wir da natürlich sozusagen nur an der äußersten Schicht kratzen konnten. Einen ganz herzlichen Dank nochmal an Professor Ulrich Görz und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.